Professor Berger hat studiert Volkswirtschaftslehre und Philosophie in West-Berlin, im damaligen West-Berlin, in Grenoble in Frankreich und in Durham, USA. Den Studienabschluss hat er auch in den USA gemacht und promovierte dann in West-Berlin zum Dr. Phil und Dr. Rea Pohl. Anschließend hatte er eine Tätigkeit in der chemischen Industrie in Deutschland und Argentinien und wurde danach Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft in Pforzheim in Baden-Württemberg. Seit jetzt 10 Jahren ist er Leiter des Business Reframing Instituts in Karlsruhe und auch seit knapp 2 Jahren der erste Vorsitzende der Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung. Auch da sind gute Informationen dazu, wenn Sie da einfach wissen möchten, wer dahinter steckt. Das Thema seines heutigen Vortrags, was er jetzt spontan, wie gesagt, unvorbereitet hält, ist: Geld regiert die Welt. Warum eigentlich? Und ich freue mich ganz herzlich und freuen Sie mit mir, wenn wir jetzt auf den Vortrag von Herrn Professor Berg. Okay. Ja, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Nach allem, was wir von der Sterbeforschung wissen, gibt es keinen Tod. Und vielleicht ist Hermann Mennes hier und wir können das nicht wahrnehmen und freut sich, dass Sie alle da sind, obwohl er nicht mehr da ist. Vielleicht. Für mich ist das ein sehr seltsames Erlebnis. Es ist das zweite Mal, dass mir sowas passiert ist, dass ich einen Vortrag halte und der das vorbereitet hat, kurz vorher verstorben ist. Ganz seltsam. Und wenn solche Wiederholungen vorkommen, schlägt das ja nicht ein immer. Ich habe das vorhin, die Herren haben mich hier am Bahnhof abgeholt und da haben sie mich gefragt, wie ich zum Thema gekommen bin. Und habe das erzählt, ich möchte einfach nochmal wieder erzählen. In meinem Business Framing Institute hatte ich einen Partner, das war der Siegfried Hoffmann, der hat mir immer erzählt, du musst dich mal um den Zins kümmern, das ist was Böses. Und da habe ich gesagt, Siegfried, ich habe das studiert, lass mich mit so einem Quatsch schenken. Wenn ich eine Wohnung miete, muss ich Miete zahlen. Wenn ich ein Auto miete, muss ich Miete zahlen. Wenn ich Geld miete, muss ich Miete zahlen. Der Zins ist die Miete fürs Geld. Und wenn du das nicht haben willst, wir waren im Westen, dann geh über die Mauer im Osten. Die meinen das ja besser zu wissen. Aber hör du diesen Quatsch auf. Du kannst den Markt nicht wegreden. Der ist kräftiger als alle Politiken, als alle Hirngespinste, die wir haben. Das funktioniert doch nicht. Und er kam nicht an mich ran. Er ist an mir abgeprallt und war ganz frustriert. Und dann ist was Seltsames passiert. Dann bekam ich einen Anruf von der Paracelsus-Akademie in Österreich, in Villach. Das ist eine sehr hochkarätige philosophische Akademie, die jedes Jahr einen hochgeistigen Kongress veranstaltet für eine Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Und hatten in diesem Jahr, ich glaube, das ist 5 Jahre her, einen Kongress über Sinn. Und da haben sie einen Vortrag gehabt über Sinn und Natur, einen über Sinn und Gott, über Sinn und die Welt, Sinn und Politik. Und so weiter. Dann haben sie einen gesucht, der über Sinn und Geld sprechen kann. Und die haben mich gefragt, ob ich bereit wäre, einen Vortrag über Sinn und Geld zu halten. Und da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, okay, zu Sinn kann ich viel sagen. Erstens bin ich gelernter Philosoph und zweitens tragen wir im Business Framing Institute Sinn in die Unternehmen. Und von Geld habe ich keine Ahnung, aber ich habe ja ein Vierteljahr Zeit und bis dahin habe ich Ahnung. Kein Problem, ich habe gesagt, ich nehme die Anleitung an und werde einen Vortrag über Sinn und Geld machen. Und dann kam der Siegfried Hoffmann und sagte, Wolfgang, wenn du diesen Vortrag vorbereitest und dich nicht vorher mit dem Silvio Gesell beschäftigst, dann kündige ich dir die Freundschaft. Und das war natürlich ein harter Tobak, denn er war ein sehr guter Freund von mir und ich wollte mich verlieren. Und da habe ich gesagt, Silvio Gesell, wer ist denn das? Dann hat er natürlich schon alles vorbereitet, was ich lesen musste. Und dann musste ich mich nun zur Vorbereitung dieses Vortrags ernsthaft mit den Schriften von Silvio Gesell befassen, dass ich fahren gleich, wer das war. Und ich konnte nicht so tun, als hätte ich das gelesen, da die Original drüber gehen, dann hinterher sagen, ist alles Quatsch. Das wäre der Freundschaft nicht gerecht geworden. Er war wirklich ein guter Freund, wir haben exzellent zusammengearbeitet in Dingen, die mit dem Thema heute gar nichts zu tun haben. Und nachdem ich das gelesen hatte, ist mir das die Schuppen von den Augen gefallen. Und da bin ich, also man könnte auch, wenn Sie religiös sind, könnte ich sagen, da bin ich von Saulus zum Paulus geworden, was das Geldtheorie betrifft, und habe kapiert, dass alles, was ich bis dahin gelernt hatte, in meinem Studium, in das kapiert hatte, habe ich gedacht, jetzt muss ich meine Fähigkeit, und meine Fähigkeit habe ich als die Fähigkeit angesehen, komplizierte Sachverhalte so darzustellen, dass sie jeder verstehen kann. Das werden Sie hinterher hoffentlich mehr bestätigen können, dass das auch angenommen ist. Muss ich meine Fähigkeit in den Sinn, in den Dienst dieses Themas stellen? Ich habe die Fähigkeit, woanders in den Sinn anderer Themen zu stellen, da wo ich Geld verdiene, wo ich arbeite. Aber seitdem ist die Geldthematik meine Freizeitbeschäftigung. Und als der Herr Thies einen Anruf hat vor ein paar Tagen und gefragt hat, ob ich hier plötzlich einspringen kann, habe ich spontan gesagt, ja, ich konnte einen Termin verschieben und das war halt möglich, schnell nach Dresden zu kommen. Von der anderen Ecke von Deutschland, ich bin aus Karlsruhe am Rhein, also das ist schon eine ziemliche Reise hierher, aber ich bin immer furchtbar gerne in Dresden, das ist ja die schönste Stadt in Deutschland. Und Karlsruhe nicht mit. Ich freue mich. Ja, und ich habe natürlich trotz der Tatsache, dass ich mal Volkswirtschaftslehre studiert habe in meiner Jugend, das lange hier längst alles abgeschrieben, nicht mehr verwertbar, also ich habe auch nie in einem Fach gearbeitet nach der Promotion. Sie haben gehört, ich war dann Manager in der chemischen Industrie und war später Professor für Betriebswirtschaftslehre, was mit Volkswirtschaftslehre und Theorie auch nichts zu tun hat. Ich bin also wirklich nicht mehr kompetent und ich arbeite heute im Business Planning Institut mit was ganz anderem beschäftigen wir uns da, nämlich mit Provokation. Wir provozieren die Genialität in Unternehmen. Und wir machen das mit einer Methode, die eigentlich die quantenphysikalische Erkenntnis in die Unternehmensführung überträgt. In der Quantenphysik, falls Physiker unter Ihnen sind, wissen Sie, weiß man, dass in jedem Atom sich das ganze Universum spiegelt. Und wir gehen davon aus, dass sich in jedem Mitarbeiter eines Unternehmens das ganze Unternehmen spiegelt. Und sagen, die härtesten Realitäten einem Unternehmen sind nicht die Anlagen, die Maschinen, die Immobilien, die Gebäude, nicht der Markt, die Lizenzen, die Patente, die Rechte, die Kunden, alles das nicht. Die härtesten Realitäten in jedem Unternehmen ist das, was die Menschen, die dort arbeiten, über ihr eigenes Unternehmen denken. Das ist der Hebel, mit dem sie alles verändern können. Die Bilanzen, die Gewinne, die Ergebnisse, die Innovationen, alles mit dem, was die Menschen, die dort arbeiten, über ihr eigenes Unternehmen denken. Und wir setzen an diesem Hebel direkt an und das Ergebnis ist, dass unsere Kunden gigantische Innovationsstürme erleben, dass sie gigantischen Erfolg im Markt haben und dass sie mit diesen einfachen Methoden und Handwerkstools, die wir einführen, im Wettbewerb eine Position haben, dass sie gar nicht mehr zu schlagen sind. Das ist das, wo ich mein Geld verdiene, mit 7 Partnern zurzeit. Und wie gesagt, in der Freizeit beschäftige ich mich mit dem Thema Geld und bin jetzt seit 2 Jahren auch Vorsitzender der Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung. Und dieser Begriff natürliche Wirtschaftsordnung ist von Silvio Gesell geprägt worden. Das ist praktisch der Klassiker, der in neuerer Zeit, also vor ungefähr, wann war das, vor 100 Jahren oder so, in neuerer Zeit, diese Dinge theoretisch durchleuchtet hat und in seinem klassischen Buch die natürliche Wirtschaftsordnung geschrieben hat, wie die Geldordnung geschaffen sein müsste, um viele Nachteile nicht zu haben. Und Silvio Gesell war Unternehmer, also steht mir daher, weil ich jetzt nur mit Unternehmern zu tun habe, sehr nahe in seinem Denken. Er war kein Theoretiker, kein Professor, kein Wissenschaftler und ist, wie das so üblich ist, deshalb von den Professoren auch nicht anerkannt, weil er nicht deren Sprache gesprochen hat. Aber oft ist es so, dass die großen Durchbrüche in der Erkenntnis von Außenseitern kommen, von Leuten, die nicht betriebsblind sind und nicht durch ihr Studium, ihre Ausbildung bestimmte Denkmuster mitbekommen haben, aus denen sie überhaupt nicht mehr rauskommen. Außenseiter sind unvoreingenommen und gehen mit gesundem Menschenverstand an Zusammenhänge ran und erkennen deshalb manchmal Dinge, die Leute, die im Apparat sind, im System sind, auch groß geworden sind, sich entwickelt haben, gar nicht erkennen können, weil die einfach festgefahren sind, die ganzen Stunden denken. Vor kurzem hat Siemens und das Handelsblatt, also eine große Fachtageszeitung, die haben einen Wettbewerb ausgelobt, mit dem Titel, ein Essay-Wettbewerb, es wollten Aufsätze haben, mit dem Titel Markt und Staat, neue Regeln für ein altes Spiel. Und sie haben die Essay-Schreiber, die da irgendwelche Preise gewinnen können, haben sie dann aufgefordert, zu schreiben, was sie tun würden zu diesem Thema, wenn sie König von Deutschland wären. Und ich will nun Siemens und dem Hansblatt nicht unterstellen, dass sie die Monarchie wieder einführen wollen in Deutschland und auch nicht in Sachsen, aber will einfach diesen Ball aufgreifen. Was würde ich tun auf dem Gebiet des Geldes und der Wirtschaft, wenn ich König von Deutschland wäre? Und das will ich Ihnen heute erzählen. Und die erste Frage, die sich ein König, wenn er es gut meint, mit seinem Volk stellt, ist eigentlich, was will das Volk? Worunter leidet das Volk? Was sind die Ängste, die Nöte, die Sorgen des Volkes? Und nun unterstellen wir mal, ich wäre jetzt König von Deutschland, Wurst oder Krönung, und Sie sind die Abgesandten des Volkes, die ich jetzt befrage. Ich frage, was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn, dass ich mache als König von Deutschland? Und jetzt frage ich die Frage an Sie, was ist denn Ihre größte Sorge, was unsere Wirtschaft betrifft? Rufen Sie einfach mal irgendwas nur an. Was ist Ihre größte Sorge, was die Wirtschaft betrifft? Zusammenbruch. Zusammenbruch. Ja, noch eine andere Frage. Die Wirtschaft für das Volk da ist. Für das Volk. Dass die Wirtschaft nicht für das Volk da ist. Noch eine andere Sorge. Die Natur schädigt. Dass die Wirtschaft die Natur schädigt, noch eine andere Sorge? Massenverarmung. Massenverarmung, ja. Bis hin zum Bürgerkrieg. Bürgerkrieg, ja. Dass der Begriff Arbeitgeber nichts mit der physikalischen Einheit Arbeit zu tun hat. Der Begriff Arbeitgeber, also die Gegensätze auf dem Arbeitsmarkt praktisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Inflation, ja. Das Parlament überflüssig macht, weil sie allein alles bestimmt. Dass die Wirtschaft das Parlament überflüssig macht, das sind alles tolle Punkte, die Sie haben, also sehr verschiedene Punkte. Noch eine Sorge? Überstunden und Arbeitslosigkeit. Überstunden und Arbeitslosigkeit, also das Thema Arbeitslosigkeit, obwohl Überstunden gemacht werden, auch eine große Sorge. Fremdbestimmung, ja. Danke, noch eine Sorge. Stetiges Wirtschaftswachstum und der daraus folgende Ökokollaps. Stetiges Wirtschaftswachstum, also der Druck, dass die Wirtschaft wachsen muss. Weil sonst vielleicht die Arbeitslosigkeit noch schlimmer würde, ja. Ja. Das Reichtum nichts mit Fleiß zu tun hat. Nochmal. Das Reichtum nicht unbedingt was mit Fleiß zu tun hat. Das Reichtum nicht mit was zu tun? Fleiß. Mit Fleiß. Ach so, das Reichtum nicht. Wir können auch sagen, das Reichtum nicht mehr aus Arbeit entsteht, sondern irgendwo anders her. Ja. Ich glaube, das genügt schon. Das ist eine Riesenpalette von Dingen, die Sie geäußert haben. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt nach der Lehre von Silvio Gesell, ich bin halt ein Anhänger jetzt von ihm gewesen, es gibt eine Lösung für diese Probleme. Und die Lösung ist so furchtbar einfach, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, warum das nicht bekannt ist. Warum es in Schulen nicht gelehrt wird, warum es in Universitäten nicht gelehrt wird, warum es in keiner Zeitung steht, warum es nicht im Fernsehen vorkommt, in keiner Talkshow erwähnt wird, warum es überall totgeschwiegen wird. Die Lösung ist so furchtbar einfach, dass es erschreckend ist. Und das Erste, was ich, als ich den ersten Vortrag über dieses Thema gehalten habe, gesagt bekommen habe, wenn das alles stimmen würde, was Sie sagen, dann wüssten doch das die Wirtschaftsfachleute. Dann würden sie doch das lehren an Universitäten. Und dann würden die Wirtschaftsweisen das auch den Politikern sagen, dass man das so machen muss. Und wenn die das alles nicht wissen und nicht sagen und nicht erzählen, dann kann das ja nicht stimmen. Und nun hat der Tietz Ihnen vorhin erzählt, dass ich auch mal Philosophie studiert habe und mein Spezialgebiet war Wissenschaftstheorie, also Logik, könnte man auch sagen. Und ich will Ihnen jetzt mal mit logischen Argumenten erklären, warum die Fachleute das alles nicht wissen und nicht glauben. Warum? Ich war schon mal in Dresden vor 3 oder 4 Jahren, habe auch über dieses Thema einen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht mehr, wo das Veranstalter war. Kathedralforum. Im Kathedralforum, Dankeschön. Sie wissen das besser als ich. Und da weiß ich noch genau, da hat in der ersten Reihe ein Kollege, ein Volkswirtschaftsprofessor von der Universität gesessen und hat die ganze Zeit während des Vortrags. Die ganze Zeit so da gesessen. Das war natürlich sehr inspirierend für mich. Aber nachdem Sie meine Vorgeschichte kennen, dass ich vor 5 Jahren genauso reagiert hätte auf so einen Vortrag, konnte ich mir das gar nicht verübeln. Und ich will Ihnen jetzt kurz erklären, warum. Der große Wissenschaftstheoretiker heute ist der Thomas Kuhn. Der Thomas Kuhn hat nachgewiesen, dass jede Wissenschaft, jede, auf Paradigmen aufbaut. Ein Paradigma ist eine Grundüberzeugung, die wir so fest in uns drin haben, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es anders ist. Und Thomas Kuhn hat nachgewiesen, dass dieses Paradigma als Fundament einer jeden Wissenschaft geglaubt werden muss. Und dass alles andere, was wissenschaftlich abgeleitet wird, erst abgeleitet werden kann, nachdem ein Wissenschaftler dieses Paradigma glaubt. Ich will ein Beispiel sagen. In der Physik zum Beispiel gibt es zwei grundlegende Gesetze. Das ist der erste und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und die Physiker, ich bin ja kein Physiker, Physiker haben mir erklärt, dass man diese Hauptsätze nicht beweisen kann. Dass man alles andere beweisen kann, wenn man diese Hauptsätze akzeptiert. Da wird das gesamte Gebäude der theoretischen Physik praktisch aus diesen Hauptsätzen logisch abgeleitet. Mit den Instrumenten der Mathematik als Sprache logisch abgeleitet und daraus ergibt sich unser physikalisches Weltbild. Aber die Hauptsätze selber muss man akzeptieren. Und akzeptieren heißt glauben. Und wer sie nicht glaubt, kann nicht Physiker werden. Denn alles andere baut ja darauf auf. Und wenn Sie dann Examen machen, dann ist es selbstverständlich, dass das die Grundlage ist, mit der alles andere darauf ableiten. Wenn Sie Vorlesungen machen, wenn Sie Diplom machen oder heute Bachelor und Master machen, wenn Sie promovieren oder eine wissenschaftliche Karriere machen, habilitieren, alles baut auf diesem ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf. Und wenn Sie dann 10 Jahre wissenschaftliche Ausbildung und Karriere gemacht haben oder noch 15 Jahre und Professor werden und Veröffentlichungen machen und dann haben Sie diesen Glaubenssatz, dieses Paradigma im Blut. Und das Blut geht durch alle Organe des Körpers durch. Das Blut ist wichtiger als jedes einzelne Organ. Alles vom Blut beeinflusst wird. Das Gehirn, das Herz, die Leber, alle Organe der Magen-Darm-Trakt werden vom Blut ernährt praktisch. Blut ist das Informationsmedium für den Körper und das ist praktisch dieser Glaubenssatz. Und wenn Sie 10, 20 Jahre daran gearbeitet haben, dann ist das Teil Ihrer Identität geworden. Dann können Sie nicht mehr nach 20 Jahren einfach sagen, ob das vielleicht alles falsch war, was ich 20 Jahre gemacht habe. Das geht nicht. Und so hat jede Wissenschaft ihren Glaubenssatz. Ich habe nur ein Beispiel der Physik genommen, weil alle sagen, Physik ist ja wirklich eine Wissenschaft, da kann ja nur keiner dran rütteln. Nicht? Bei der Wirtschaft kann man auch sagen, da ist schon ein bisschen viel Kaffeesatzlesen dabei, aber in der Physik ja nur wirklich. Und wenn das schon in der Physik so ist, also der honorigsten Naturwissenschaftler überhaupt, können Sie sich vorstellen, jedem anderen Fach ist genauso, auch in der Mathematik, da gibt es die euklidische Geometrie, die nicht-euklidische Geometrie. Und Sie müssen einfach, das ist zwar kein Glaubenssatz, aber Sie müssen einfach definieren, ob Sie nun Ihre ganzen Gleichungen auf der euklidischen Geometrie aufbauen oder auf der nicht-euklidischen Geometrie. Dann kommen völlig andere Sachen raus. Und das ist noch eine Definitionssache, vielleicht keine Glaubenssache in der Mathematik. Aber in allen anderen, in allen Erfahrungswissenschaften ist es eine Glaubenssache. In der Biologie ganz genauso. Das heutige Paradigma ist, dass die darwinsche Abstammungslehre wissenschaftlich erwiesen ist. Und jeder Biologe, der wirklich tief einsteigt in die Forschung, hat mir bestätigt, dass das wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen ist. Und dass vor allem der Darwin nicht an seine eigene Lehre geglaubt hat, das der das als Hypothese definiert hat, als Hypothese, die man wissenschaftlich überprüfen muss. Aber dass er das als bewiesen ansieht, das ist überhaupt nicht so. Und heute gehen die Biologen davon aus, dass wissenschaftlich bewiesen ist. Und neulich hat mir mal jemand, habe ich irgendwo gelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass Leben auf der Erde entstanden entstehen könnte, wäre ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wirbelsturm über einen Schrottplatz fegt und zufällig eine Boeing 747 zusammensetzt. So wahrscheinlich ist das Leben auf der Erde, also hier insbesondere höheres Leben, hier, die auf der Erde entstanden sind. Und das ist also statistisch oder stochastisch, mathematisch äußerst unwahrscheinlich. Und das die darwinsche Abdeutung, die praktisch das Basiswissen und der Glaubenssatz der Biologen heute ist, und wer daran nicht glaubt, der kann in der Biologie keine Karriere machen und so weiter. Und so ist heute, und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Nehmen wir als Beispiel, in der Medizin gibt es eine Fülle von Beispielen, wo die Mediziner die großen Durchbrüche gemacht haben, praktisch von der Zunft ihrer Zeit weggefegt worden sind. Das berühmteste Beispiel ist der Ignaz Semmelweis, der war Frauenarzt in Wien und in Ungarn. Und da sind die Frauen damals gestorben in der Geburt, ganz viele Frauen sind bei der Geburt halt gestorben. Und weil die immer Leichen seziert haben, dann haben sie Geburtshilfe gemacht, das ging immer hin und her. Und hat der Semmelweis gesagt, die Frauen sterben, weil bei der Geburt Leichenpartikel in das Blut kommen, in das Blut der gebärenden Mutter. Und er hat dann angefangen, sich die Hände zu desinfizieren, bevor er Geburtshilfe gemacht hat. Und dann hat er ganz wenig Todesfälle nur noch gehabt, da sind die Frauen alle zu ihm gegangen, da waren die Kollegen neidisch. Medizin ist eine Branche, wie jeder andere auch, wollen Umsatz machen, das ist auch nicht besser als andere, kann man ja auch nicht verübeln, andere wollen auch Umsatz machen. Und dann haben aber zwei Kollegen, weil sie halt, haben ihn gefragt, wo sind die Leichen, hat ich das schon mal gesehen? Und hat gesagt, nö. Und hat auch unter Mikroskop gesucht, hat keine gefunden natürlich. Und dann haben sie gesagt, da stimmt was nicht mit ihm. Dann haben drei Kollegen haben psychiatrische Gutachten verfasst über ihn, über den Dr. Semmelweis. Dann haben gesagt, er wäre nicht mehr klar im Kopf und wäre deshalb für die Allgemeinheit eine Gefährdung. Und in diesem Gutachten sind sie zur Polizei gegangen. Dann ist die Polizei zu ihm nach Hause gekommen, hat ihn mit Handschellen abgeführt, in eine geschlossene Nervenanstalt eingeliefert, wo er mit Gewalt Spritzen gekriegt hat und alles Mögliche. Und er ist dann 4 Wochen später völlig verzweifelt und frustriert gestorben. Und heute weiß jeder, dass diese Leichenpartikel, das waren halt Bakterien. Hat nur diesen Begriff noch nicht gehabt. Und heute kann man es sogar unter dem Mikroskop sehen, weil wir heute andere Mikroskope haben. Aber der gute Semmelweis hat man glauben müssen. Nicht? Es gab einen großen Physiker, Holzmann, der hat in Labor Selbstmord begangen, weil er von heute ist die Straße, wo das Physikalische Institut in Berlin-Dahlem steht, nach ihm genannt, weil er ein ganz großer Physiker war. Damals gab es noch keine Nobelpreis, den hätte er natürlich sofort gekriegt. Oder der Pilmer, der hat das Procadin gefunden für die Immunologie, was ganz ein großer Durchbruch, der hat auch in Labor Selbstmord begangen. Also ganz viele Wissenschaftler, die Durchbrüche produziert haben, sind von ihren Fachkollegen zu ihrer Zeit verachtet worden. Das ist für einen Wissenschaftler ein Todesurteil, die haben sich dann auch selbst getötet. Ganz viele Beispiele. Ich könnte da Ihnen 20, 30 weitere Beispiele erzählen. Aber es gibt noch ein ganz praktisches Beispiel. Die Gebrüder Wright haben um 1900 das erste Flugzeug konstruiert. Das war so ein kleiner Doppeldecker mit einem Propeller vorne. Und in New Jersey war so eine flache Wiese mit festem Grund, da sind sie gestartet. Und sind eine halbe Stunde in der Luft rumgekurft und dann wieder sicher gelandet. Und das war natürlich ein Ding. Das hat es vorher noch nie gegeben, dass Menschen fliegen konnten mit so einem Ding. Und dann haben 100 Leute zugeguckt am Rand dieses Feldes, haben gestaunt, als sie gelandet waren, geklatscht natürlich. Und unter diesen 100 Leuten war auch ein Reporter in New York Times. Er hat darüber einen Bericht an seine Zeitung geschrieben. Und wissen Sie, was da passiert ist? Der ist fristlos entlassen worden. Fristlos entlassen worden mit der schriftlichen Begründung. Eine so seriöse Zeitung wie die New York Times kann keinen Reporter beschäftigen, der offensichtlichen Schwachsinn schreibt. Denn wie jedermann weiß, kann ein Gerät aus Metall, was schwerer ist als Luft, nicht fliegen. Tja, das ist Schicksal. Und es hat 4 Jahre gedauert. 4 Jahre ist die Presse zum ersten Mal von diesen Flugversuchen berichtet. Jahr hat es einfach keiner geglaubt, weil es nicht sein kann. Weil es nicht sein kann. Weil die Paradigmen der Menschen, dass das nicht gehen kann, das Denken der Menschen ist härter als das, was wir sehen. Weil das, was wir sehen, wenn es nicht in unser Glaubenssystem passt, sehen wir es nicht. Wir nehmen es einfach nicht wahr. Dann haben wir irgendwelche Begründungen, dass es nicht sein kann, wir nehmen es einfach nicht wahr. Und in der Situation sind wir von der Indo heute mit dem Geldsystem. Ich werde Ihnen jetzt gleich erklären, wie die Wirtschaft fliegen kann und all die Probleme, die Sie gerade genannt haben, lösen würden. Aber ich weiß nicht, wie Fachleute unter Ihnen sind, ich kann Ihnen einfach sagen, die Fachleute werden es nicht machen, weil es nicht in ihr Glaubenssystem reinpasst. Das Glaubenssystem der heutigen Fachwelt ist die sogenannte neoliberale Theorie. Das wissen Sie aus der Presse, dass die neoliberalen Wirtschaftstheoretiker freundliche Berater der Regierung auf der ganzen Welt sind, wirklich auf der ganzen Welt, mit Ausnahme von Venezuela und Kuba und wer noch? Ich will mal sagen, mit Ausnahme von Venezuela und Kuba, auf der ganzen Welt, inklusive China und Russland, sind die Wirtschaftsberater, die von den Regierungen akzeptiert werden und das Ohr der Regierung haben, durch die neoliberale Schule gegangen haben, neoliberale Grundsätze als ihr Paradigma, als ihr Glaubenssatz. Und eine der großen Vorkämpferin des Neoliberalismus war die Margaret Thatcher, ist Ihnen ein Begriff, die alte Familiendame von England. Und die hat Anfang der 80er Jahre mal etwas gesagt, was sie wirklich gedacht hat. Sie hat gesagt, es geht nicht um die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist nur das Mittel, das Vehikel. Es geht um die Seele der Menschen. Wir wollen die Seele der Menschen verändern. Ganz, ganz brutaler Satz. Und dann gab es natürlich, Sie wissen, es gibt in der Wirtschaft auch Nobelpreise, das sind keine echten Nobelpreise, die sind nicht von dem Alfred Nobel gespendet, sondern hat später die schwedische Nationalbank gesagt, nicht nur in Physik und Chemie, in Medizin oder Medizin, Biologie und Literatur und Frieden, sondern Wirtschaft ist ja auch so wichtig, wir müssen auch einen Wirtschaftsnobelpreis gründen und den hat die schwedische Nationalbank gegründet zu gleichen Konditionen, nicht so, dass halt jedes Jahr auch mit maßgeblicher Beteiligung der schwedischen Nationalbank ein Wirtschaftsnobelpreis nicht herausgebucht wird. Und von einer Ausnahme abgesehen, das war in Indien mal vor 2 Jahren, haben immer nur Ökonomen oder auch Mathematiker diesen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, die dann neoliberalen Schule anhängen. Das hat aber für einen Postil enormen Auftritt gegeben. Und dann sagen natürlich die Politiker, also die haben ja einen Nobelpreis bekommen, auf die müssen wir ja hören. Ich weiß noch, 1997, da waren 2 Nobelpreisträger, das war der Myron Scholes und der Robert Merton. Die haben, die Ökonomie ist auch sehr mathematisch durchsetzt heute, genau wie die Physik. Die haben mit mathematischen Methoden ein System erfunden oder entwickelt, wo man in der Spekulation nicht verlieren kann. Das ist also mathematisch ganz genial. Wenn Sie sich vorstellen, Nobelpreisträger haben ein System entwickelt, wo man als Spekulation nicht verlieren kann. Die sind natürlich, den haben alle Türen eingerannt und haben gesagt, also hier Nobelpreisträger, wie machen wir das? Und dann haben die selber einen Fonds gegründet und haben ein Zeichnungskapital aufgelegt mit irgendeinem Manager, die sich angestellt haben und haben Millionen eingesammelt von Leuten, die natürlich der Spekulation nicht verlieren wollten. Und ein Jahr später ist der, die haben wie viele Millionen sie eingesammelt haben, weiß ich nicht, 20 oder 30 Millionen. Ein Jahr später ist der Fonds in Konkurs geraten, weil er hunderte Millionen Schulden, also in Dollar alles Schulden hatte und die Banken dann gezwungen waren, in den Konkurs gehen zu lassen. Und dann ist der Nobelpreisträger des Folgejahres, Maurice Allais, gefragt worden, was war denn falsch an dem Modell, das nicht funktioniert hat, denn offenbar hat er das nicht gestimmt. Und seit der Praxis hat die Praxis das nicht gestanden. Was ganz bezeichnend gesagt, das Modell war richtig, die Wirklichkeit war falsch. Und das Dumme ist nur, dass wir alle in dieser Wirklichkeit leben müssen. Und wir leben nicht in einem theoretischen Modell, wir leben alle in der Wirklichkeit. Und die Frage ist jetzt, wie kann die Wirklichkeit richtig gemacht werden, entgegen dem, was die Experten sagen. Und stellen Sie sich mal eine Wirtschaft vor, mit Selbstversorgung. Jeder hat seinen Garten, seine Hütte, so wie das vor 1000 Jahren war, und hat baut, was er isst, selber an, macht selber Stoff und alles Selbstversorgung. In der Selbstversorgung gibt es ja all die Probleme, die ich genannt habe, nicht. Da gibt es keinen Wachstumszwang, denn mehr als 12 Stunden, 15 Stunden am Tag können wir nicht arbeiten. Und wir können uns nur mit dem Komfort ausstatten, den wir in der Lage sind, unseren eigenen Händen, unseren eigenen Kopf uns selber zu produzieren. Da gibt es keine Umweltzerstörung, da gibt es keine Konjunktur, da gibt es keine Arbeitslosigkeit, wenn man selber versorgt, was man immer so tun. Das ist ja keine Frage. Und das ist natürlich nicht mehr sehr praktisch, weil wir gar nicht mehr so viel können, wie wir brauchen heute, um uns selbst zu versorgen. Wir sind alle sehr, sehr spezialisiert, wir können alle nur ganz, ganz wenig. Wir sind darauf angewiesen, das Wenige, was wir können, zu tauschen mit anderen, die das können, was wir nicht können. So ist die Tauschwirtschaft entstanden. Und in der Tauschwirtschaft würde es all diese Probleme hier auch nicht geben. Da würden wir jemanden suchen müssen, mit dem wir tauschen, das, was wir produzieren oder leisten, gegen das, was wir brauchen, was andere produzieren oder leisten. Und in der Tauschwirtschaft gibt es auch diese Probleme. Das ist ziemlich praktisch. Stellen Sie sich mal vor, was immer Sie vom Beruf sind, der Zimmermann hat erzählt, er ist Drucker von Beruf. Er muss also, wenn er seine Druckerzeugnisse hat, wie man findet, und gerade dieses Druckerzeugnis haben will und es gegen Kartoffeln tauscht, die er braucht, um zu kochen. Und das ist schon praktisch, wenn er dann sagt, ich will gerade dieses Druckerzeugnis nicht, dann hat er keine Kartoffeln. Und das, die Ökonomen sagen natürlich, also die Transaktionskosten sind sehr hoch. Es ist unheimlich viel Aufstand und Aufwand, bis man das gemacht hat, die Erdung oder gegen Business oder sowas in der DDR-Zeit noch, wie man das, was man wirklich braucht, und auf dem Schwarzmarkt sich organisiert hat, da ist die Hälfte der Zeit letztlich aufgegangen, da war noch die andere Hälfte der Zeit übrig, um produktiv zu arbeiten in Betrieben oder wo immer sie tätig waren. Das ist nicht mehr praktisch und dann ist das Geld eingeführt worden, wo jeder erstmal gegen Geld tauscht und wo man mit Geld alles haben kann. Das ist natürlich praktisch und wir können uns heute eine Wirtschaft ohne Geld nicht mehr vorstellen. Und die Ökonomen sagen nun, dass die Geldwirtschaft dazu führt, dass es immer wieder Krisen gibt, sogenannte Konjunkturkrisen. Dass die Konjunktur mal aufgeht, mal wieder runtergeht, weil das Geld der Puffer ist. Und dieser Puffer funktioniert nicht immer gleichmäßig. Da gibt es immer Leute, die eine Menge Geld rausziehen aus der Wirtschaft, um große Projekte zu verwirklichen oder irgendwas ganz anderes damit machen, Fonds auflegen oder Heuschrecken, die ganzen Unternehmen aufkaufen und filetieren oder Spekulation. Und dadurch, dass das Geld nicht immer sofort ausgegeben wird, sondern immer erstmal Zwischenstufen macht, es kommt erstmal auf, wenn Sie das Geld am ersten kriegen, Sie geben das ja nicht am zweiten alles aus. Also ich habe in Argentinien, ich habe das gehört, ich habe 5 Jahre in Argentinien gearbeitet, da hat man damals 1000% Inflation. Und da wurde wöchentlich ausbezahlt, der Lohn oder das Gehalt. Und wenn man am Freitag Geld kriegte, dann musste man gucken, dass das am Freitag möglichst schon ausgegeben war, weil es am Samstag schon wieder weniger wert war und am Montag schon nur noch Hälfte wert war. Also das war ganz furchtbar. Und da wurde sofort immer alles ausgegeben, natürlich eine unglaubliche Umlaufgeschwindigkeit. Und bei uns, wo wir keine für uns wahrnehmbare Inflation haben, Sie haben das zwar jetzt als Sorge genannt, wir haben zurzeit 2% Inflation nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, die werden von der EZB übrigens absichtlich produziert, 2%, die könnten das auf Null machen, machen sie aber nicht, komme ich vielleicht noch drauf. Und diese 2% nehmen wir eigentlich als Inflation wahr, wir nehmen das als stabile Währung wahr und deshalb geht die EZB gerade auf die 2%, damit wir noch glauben, die Währung ist stabil. Das ist Strategie dahinter, alles absichern. Und gut, aber wenn das führt dazu, dass wir das Geld erstmal auf dem Konto lassen. Und wir haben ja auch 4 Wochen, wir haben keine wöchentlichen Gehaltszahlungen mehr, wir haben monatliche Gehaltszahlungen. Und dann zahlen wir die Miete sofort und was wir kaufen, immer, wenn wir gerade einkaufen. Und die letzten Monatsende noch was übrig ist, sagen, jetzt haben wir noch was, um irgendwelche Klamotten zu kaufen oder uns was Schönes zu leisten, oder zu verreisen oder auszugehen. Also Anschaffung. Und so bleibt das Geld immer erstmal auf dem Konto und dann manchmal wird es auch angehäuft. Jedenfalls wird der Wirtschaftskreislauf unterbrochen, weil es nicht stetig ist und es ist sehr unregelmäßig. Und so produziert das Geld Konjunktur, die mal auf, mal runter geht, je nach den Erwartungen der Menschen. Das ist ganz normal. Und die Ökonomen sagen, das ist leider unvermeidlich. Nun hat der Silvio Gesell ein System entwickelt, er hat es ja gar nicht entwickelt, er hat es nur beschrieben, was es schon oft in der Wirtschaft gegeben hat. Und ich will Ihnen mal zuerst, bevor ich Ihnen das theoretisch erkläre, die praktischen Beispiele nennen, wo das schon funktioniert hat. Ich nenne das System fließendes Geld, weil es genauso fließt wie Wasser. Silvio Gesell hat es anders genannt. Babylon beschrieben in traumhaften Farben. Das war damals damals eine Weltreise dahin zu reisen mit Segelschiffen und Kamelritten und so weiter. Und er hat gesagt, die Stadt hat die Größe, die Ausdehnung des heutigen Paris gehabt und hat eine Stadtmauer gehabt bis in den Himmel, also wie hoch das wirklich war, weiß man nicht, wir haben ja noch nicht auf diesem Maß gehabt wie heute, jedenfalls unheimlich hoch. Und so breit, dass da auf sechs Pferdespanne mit sechs Pferden haben fahren können. Rings um die Stadt, also wieder Berliner S-Bahn-Ring, nur halt eine Stadtmauer rings um diese gigantische Stadt. Und in der Stadt gab es hängende Gärten. Ich war vor ein paar Jahren in Hannover auf der Weltausstellung, da haben die so einen hängenden Garten nachgebaut. Traumhaft, unglaublich schön. Das war eine Fläche, vielleicht so groß wie dieses Gebäude, wo die das alles nachgebaut haben. Unglaublich schön. Die ganze Stadt war durchsetzt mit künstlichen Kanälen, mit Parks, mit vergoldeten Kuppeln, mit Pagoden und so weiter. Das muss einfach ein Traum gewesen sein. Die schönste und reichste Stadt der Welt, und zwar nicht für 20 Jahre, nicht für 50 Jahre, nicht für 100 Jahre, für 1000 Jahre. 1000 Jahre Wohlstand, Reichtum und Frieden hat dieses fließende Geld produziert. Und dann sind die wohl nachlässig geworden und haben es mit der Verteidigung nicht mehr genau genommen und haben die Stadttore nicht mehr sorgfältig geschlossen. Und dann haben irgendwelche Feinde die Stadt aber aufgebrochen und haben die Stadt erobert und haben gedacht, sie können Reichtum erobern. Und Reichtum kann man nicht erobern. Reichtum kann man nur verstehen, wie man ihn erhält und vermehrt. Und sie haben den ganzen Reichtum mitgenommen, also die ganzen Schätze mitgenommen, und dann hatten sie die. Ja, und irgendwann sind die Schätze verrottet und nichts mehr wert, weil sie nicht erhalten werden, nicht vermehrt werden. Aber sie haben nicht die Quelle des Reichtums mitgenommen, nämlich fließendes Geld. Weil man das nicht sehen kann, weil man das nicht verstehen kann. Wenn man nur den Reichtum sieht, dann staunt man und denkt, das ist vom Himmel gefallen, aber wie er entstanden ist, haben sie nicht verstanden. Und so ist dann Babylon zerfallen. Und hinterher waren noch Ruinen, wo die Archäologen viel gegraben haben, und die sind nun durch den Krieg im Irak vermutlich auch erst kurz zerstört, sodass auch die Archäologen da nicht mehr viel zu suchen haben inzwischen. 1000 Jahre, den größten Reichtum der Welt, Frieden und maximales Wohlergehen nach den Maßstäben der damaligen Zeit mit fließendem Geld. Das nächste Beispiel, gehen wir mal nach Mitteleuropa. Das ist hier in unserer Gegend, das war von 1150 bis 1450, ungefähr 300 Jahre im Hochmittelalter. Das war die Zeit, wo die Fürsten, also vor allem das war der Bischof von Magdeburg, war einer dieser Fürsten, dann die Staufer, dann im Südwesten, die wussten nicht, wie sie ihren Staatshaushalt finanzieren sollen. Und die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben Münzen ausgegeben, in diesen Bagdiaden, das waren aus billigem Blech geprägte Münzen, wo auf der einen Seite das Konterfei des Fürsten war und auf der anderen Seite die Jahreszahl. Und die galten nur für ein Jahr. Und nach dem Jahr musste man zum Fürstenhof gehen und musste die Münzen umtauschen. Und wenn sie 100 Bagdiaden hatten am Ende des Jahres, dann wollten die umtauschen für die, nehmen wir heute die 1214, sie wollten die umtauschen für Münzen des Jahres 1215, da haben sie für 100 Bagdiaden nur 80 bekommen. Und ja gut, die 20 waren Steuern. Das war die einzige Steuer, die Menschen bezahlt haben damals. Das war die Gebühr, die Geldgebühr. Und was war die Folge? Die Folge war, dass die Leute gesagt haben, na, das lohnt sich ja nicht, das Geld umzutauschen und zum Fürsten zu bringen, dann kriege ich ja nur noch 80 wieder. Also gebe ich das Geld aus für das, was ich haben will. Das war die Zeit, in der die Bürger und die Unternehmer, das waren damals die Handwerksmeister, die Unternehmer, diese prachtvollen Städte gebaut haben. Görlitz, Quedlinburg, Schwerin, Eisenach, Oldenburg ab der Tauber, Regensburg, Bamberg, Tübingen, Freiburg, Lüneburg, Celle, Xanten. In ganz Mitteleuropa, nicht nur in Deutschland, in ganz Mitteleuropa, Norditalien, Frankreich, in Flandern, Antwerpen, in Holland, all diese wunderschönen mittelalterlichen Städte, die wir heute ja restauriert haben, Schwerin und so weiter, und wo wir sehen, welcher Reichtum damals geherrscht hat, wie es heute restauriert worden ist, und wie viel Wohlstand die gehabt haben, dass sie so prachtvolle Häuser bauen konnten. Wie die verschwenderisch angegangen sind, mit Balken, mit Verzierungen, mit Ornamenten, mit Toren, mit all dem Luxus, den man sich vorstellt. Das war die Zeit, in der das alles entstanden ist. Weil die Leute gesagt haben, warum soll ich das Geld dem König zurückgeben? Ich gebe es lieber aus und baue mir so ein wunderschönes Haus. Und nachdem die alle ihre Häuser hatten und immer noch Geld, und es wurde immer mehr, es wurde nicht weniger, da haben sie gedacht, dann muss ich was für die Seligkeit tun. Und da haben sie das Geld der Kirche gespendet, um in den Himmel zu kommen nach dem Tod. Und was hat die Kirche gemacht? Die hat damit den Kölner Dom gebaut, die hat damit das Straßburger Münster gebaut, die hat damit den Fulda Dom gebaut, die ganzen großen Dome und Kathedralen in ganz Mitteleuropa, Norditalien, Frankreich sind in diesen 300 Jahren gebaut worden mit fließendem Geld. Und diese 300 Jahre waren die Hochzeit des Mittelalters, von der wir in Geschichtsunterricht kaum was erfahren haben, weil es da keine Kriege gab. Da gab es nur Frieden. Und unser Geschichtsunterricht in der Schule ist ja eine reine Kriegsberichterstattung. Und diese Friedenszeiten, darüber haben sie von Krieg zu berichten, die sind einfach übersprungen worden. Und die Quelle dieses Reichtums haben die Historiker auch nie durchleuchtet. Und und in diesen 300 Jahren war Friede. Ich habe Egon Friedel, ist ein Kulturhistoriker, der hat ein dickes Buch geschrieben, Kulturgeschichte der Neuzeit. Da habe ich mal gelesen über diese 300 Jahre, wie er das Leben geschrieben hat. Er hat geschrieben, die haben gefeiert, die Leute, mit Geschichte, dass sie da mit Troubadouren, mit Spielen, mit Met, mit Gesängen, mit Besäufnis, mit Fressgelagen. Es müssen wirklich feuchtfröhliche Gelage gewesen sein an fast jedem Wochenende. Das war eine Zeit triefenden Genusses, triefender Lebensfreude. Und glauben Sie etwa, die haben da 60 Stunden gearbeitet die Woche? Die Leute hatten die 5-Tage-Woche von Anfang an. Da war neben dem Sonntag der sogenannte blaue Montag arbeitsfrei. Später hatten sie die 4-Tage-Woche. Da war außerdem der Samstag arbeitsfrei oder der Dienstag, also nur 3-Tage-Woche am Stück. Und dann haben sie meistens an einem Tag nur 6 Stunden Arbeit. Die hatten also die 25 bis 30 Stunden Woche und haben mit so wenig Stunden diesen ganzen Reichtum geschaffen. Nur weil sie fließendes Geld hatten. Dann gab es ein weiteres Beispiel, ich nenne es als das letzte, nur dass wir sehen, dass es in der Geschichte schon alles funktioniert hat. Das war Börbel. Mitten in der Weltwirtschaftskrise 1929, die Hälfte der Bevölkerung war arbeitslos, es gab kein soziales Netz wie heute, wo Hartz IV zumindest einmal was zu essen gibt, auch wenn es eigentlich Strafvollzug in Freiheit ist. Aber mitten in der Wirtschaftskrise war die Hälfte von Leuten arbeitslos, fürchterliche soziale Not, die Leute betteln auf der Straße, Mütter mit ihren Kindern hatten nichts zu essen, die Männer waren weg, weil sie gedacht haben, irgendwo anders kann man Geld verdienen. Und hat der Bürgermeister von Dorgel, da hat sich gesagt, warum sollen die Menschen eigentlich nicht arbeiten? Die können doch arbeiten. Und er hat selber sogenannte Arbeitslehrscheine ausgegeben, das ist auch fließendes Geld, und hat damit einfach die Straße kanalisiert, hat Kanalisation gebaut und hat die Leute mit seinem eigenen Gemeindeschein bezahlt. Und die sind mit diesem Schein, da musste man am Ende jedes Monats eine Wertmarke hinten drauf geben, damit sie gültig blieben. Und um die Wertmarke zu sparen, sind die Leute, die Wertmarke gekriegt haben für die Kanalarbeiten, sind sofort hingegangen und haben sich Fleisch gekauft und haben sich Brot gekauft. Und dann hat der Metzger plötzlich Geld gehabt und der Bäcker hat Geld gehabt. Die sind sofort hingegangen, haben sich ein neues Tor machen lassen und dann haben sie die Gemeindesteuer vorher bezahlt und hat der Bürgermeister, nachdem die Kanalisation fertig war, sogar eine Beleuchtung bauen lassen für die Gemeinde. Dann hat er später die Straßen pflastern lassen, hat den Kindergarten gebaut, hat die Schule erneuern lassen. Börgel hatten mitten in der Weltwirtschaftskrise mit fließendem Geld eine wunderbar perfekte Infrastruktur bekommen. Das ist in Tirol, im österreichischen Tirol. Wenn Sie da mal hinkommen im Urlaub, geht es ein Börgel-Museum, an unser Guckenberg, der Bürgermeister-Museum, können Sie eigentlich überzeugen, wie das alles dargestellt worden ist. Und dann hat die Nationalbank gesagt, also die Notenbank, das ist dummes Zeug, insbesondere auch wenn der französische Ministerpräsident da gewesen ist, das angeschaut hat und das in Frankreich nachgemacht worden ist, in Deutschland nachgemacht, in den USA nachgemacht worden ist, und viele nachahmende Gemeinden gab es. Und dann hat die Nationalbank gesagt, das kann nicht sein, die hat ein ganzes Paradigma, das kann nicht sein, das darf nicht sein, hat es verboten. Und dann hat der Bürgermeister protestiert, dass letztendlich ein verlorenes Christus geworden. Und dann ist Vorwerk zurückgekehrt zur großen Arbeitslosigkeit und zur sozialen Not wie vorher, aber diese Infrastruktur hatten sie nicht. Also Sie sehen, es hat immer funktioniert. Und all diese Beispiele hat der Silvio Gesell studiert und hat erklärt, wie man das heute macht. Und ich will jetzt die Empfehlung von Silvio Gesell einfach schon anpassen, nicht auf seine Zeit, wie er das beschrieben hat, und das war vor 100 Jahren, sondern auf heute. Wie die EZB, also die Europäische Zentralbank, es heute machen könnte. Die EZB hätten wir heute auch fließendes Geld. Die EZB müsste nur auf Geld eine Gebühr erheben. Eine Gebühr erheben, die, und das geht von den Computern automatisch alles zu machen, zum Beispiel 0,8, nehmen einfach mal, dass Sie es vorstellen können, ob die Zahlen stehen, weiß ich nicht, ich bin kein Experte, das beurteilen kann, die jeden Monat 0,8% von allen Girokonten abruft, von jeweiligen Guthaben aller, oder vom Durchschnittsguthaben über den Monat aller Girokonten abruft und an die EZB überweist. Und bei Bargeld wird es auch gehen, es gibt ja Tipps, die dünner sind als ein Haar, die kann man in die Noten reinmachen und kann die so programmieren, dass die immer die Chips auch zeigen, wenn die Gebühr fällig wird und wenn die durch den Sicherungsautomaten gezogen werden bei der Bank, dann sagt der Automat, hier ist bei den 100-Euro-Scheinen ist 1,50 Euro nachzuentrichten, damit die Gebühr wieder ist, dann wird der Chip vom Automaten umprogrammiert und ist der Schein wieder gültig ohne Nachentrichtung. So eine Gebühr wird dann jeder Einzelhändler haben, so ein Sicherungsautomat, so ein Jackpot, den heute die Banken haben, die durchziehen und die Scheine da abgeben, um zu gucken, ob die echt sind. Kann dann jeder Einzelhändler haben. Die können wir auch selber in der Tasche haben, das können wir ins Handy integrieren, wo man den Schein durchzieht und der Chip reprogrammiert wird. Wenn wir untereinander was bezahlen, können wir dann nachgucken, hier fehlt 1 Euro, geben Sie mir den noch oder ich gebe Ihnen noch, je nachdem, in welche Richtung das Geld fließt. Das ist alles zu machen heute. Das ist schon alles. Das ist schon alles. Und es würde dazu führen, wenn diese Gebühr monatlich erhoben wird, dass wir schauen, dass wir alle schauen, dass wir das Geld, bevor wir die Gebühr zahlen müssen, ausgeben. Entweder ausgeben oder investieren. Investieren ist auch ausgeben. Investieren heißt, wenn Sie jetzt Unternehmer sind, eine Maschine kaufen, dann geben Sie auch aus. Dann haben Sie eine Maschine. Oder Sie haben einen LKW, dann haben Sie auch ausgegeben. Und Sie haben ein Gebäude gebaut, ein Haus gebaut, haben Sie auch ausgegeben. Also auch jede Investition ist eine Ausgabe. Und deshalb würden die Gebühr, wenn Sie über die Banken sich langfristig festlegen und sagen, ich will das Geld hier auf 5 Jahre festlegen oder jetzt auf 10 Jahre oder ich will eine Lebensversicherung machen, ich will eine Altersversorgung damit machen, dann würde die Gebühr entfallen. Weil die Bank dann praktisch der Mittler ist, die Banken würden völlig unverändert das gleiche Geschäft machen wie heute, nur die Rahmenbedingungen, die von der Zentralbank vorgegeben werden, wären andere. Und das ist eine ganz kleine Anpassungsmaßnahme nur. Und die Zentralbank würde dann, ich habe jetzt gesagt 0,8%, die Zentralbank würde dann einfach gucken, gibt es auf dem Markt, auf dem freien Geldmarkt noch Zinsen? Und wenn dann noch ein Zins da ist, würde die Zentralbank die Gebühr erhöhen. Das ist ein feines Rädchen, an dem man drehen kann. Würde die Gebühr so lange erhöhen, bis der Markt den Zins auf 0 gedruckt hat. Bis überhaupt kein Zins mehr da ist. Wenn dann negativ ist der Zins, würde die Gebühr ganz schnell ein bisschen gesenkt werden. Dass der Zins nicht negativ ist, das ist immer 0. Das kann man im Feintuning feststellen. Und dann wäre auch die Inflation, Sie hatten glaube ich Inflation genannt vorhin, die Inflation 0. Denn die Umlaufgeschwindigkeit wäre, die Inflation entsteht immer durch das Produkt von Umlaufgeschwindigkeit und Geldmenge. Sie können sich das vorstellen, wenn mehr Geld da ist, entsteht Inflation, weil einfach viel mehr Scheine da sind, die was kaufen wollen und es sind nicht genug Waren da. Und Sie können sich genauso vorstellen, wenn das Geld ganz schnell zirkuliert, wie in Argentinien bei 1000%, als ich da war, dann entsteht auch Inflation, weil das so schnell sich im Kreis dreht, dass auch nicht genug Waren da sind, um die ganze Nachfrage zu befriedigen. Dann wird über die Preise, die müssen halt steigen, um das auszugleichen, Angebot und Nachfrage. Und wenn die Umlaufgeschwindigkeit verstetigt ist, ist der einzige Hebel, an dem die Zentralbank noch drehen muss, ist die Geldmenge. Und das Geldmengengeschäft beherrschen die Zentralbanken. Die wissen, wie man die Geldmenge produziert. Brauchen wir jetzt, das ist eine Fachdiskussion, brauchen wir jetzt nicht einsteigen. Und damit kann die Zentralbank die Geldmenge genauso festsetzen, dass einfach, sie würde die jetzige Geldmenge nehmen und festschreiben und würde die Geldmenge erhöhen, wenn die Produktivität sich erhöht. Weil wir bei einer höheren Produktivität, die Wachstum ausgelöst hat, mehr Geld brauchen, um das Geld muss immer praktisch die Produkte spiegeln. Wenn wir mehr Produkte haben, brauchen wir mehr Geld. Denn die ganzen Produkte müssen ja gehandelt werden, müssen auch im Kreislauf gedreht werden und so weiter. Also das wäre relativ einfach. Wir hätten dann eine Inflation von Null und wir hätten aufgrund der festgesetzten Gebühr einen Zins von Null. Und zwar auf dem Markt. Es würde kein Zinsverbot geben, wie die sämtliche Religion das übrigens fordern, kein Zinsverbot, sondern dieser kleine Trick mit der Gebühr durch die Zentralbank würde dafür sorgen, dass der Zins vom Markt auf Null gebracht wird. Und das Feintuning oder die Feineinstellung der Gebühr durch die Zentralbank könnte das erreichen. Diese Gebühr hat auch einen Namen. Ich frage den auch mal an. Die heißt Gebührage. Französisch aussprechen, die Mirage, oder Englisch, die Mirage, das ist die Liegegebühr für Schiffe im Hafen. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, wie das hier an der Elbe ist, weiß ich nicht, so gefragt, da gibt es ja eigentlich nur Passagierschiffe, glaube ich, hier nicht, aber wenn Sie in Hamburg im Hafen ein Schiff haben, das muss für jede Stunde eine gigantische Liegegebühr zahlen und die schauen natürlich, dass sie möglichst schnell wieder wegkommen. Und das ist praktisch die Liegegebühr für Geld, nichts anderes. Was wären jetzt die Folgen, wenn wir in dieser Form mit dem Mirage fließendes Geld hätten? Die Folgen wäre Zins Null. Was würde das bedeuten? Bist du weg? Jetzt geht's wieder, ja? Beispiel, dass Sie wissen, dass wir seit 35 Jahren eine ständig steigende Staatsverschuldung haben. Auch jetzt noch, obwohl der Steinbrück große Einnahmen hat, wächst die Staatsverschuldung weiter. Seit 35 Jahren wird die gesamte Staatsverschuldung aber in den Zinsdienst gesteckt. Dafür ist nicht ein einziger Euro für Investitionen ausgegeben. Die gesamte zusätzliche Verschuldung aller öffentlichen Haushalte ist nichts anderes als Zinszahlung von Schulden, die irgendwann mal gemacht worden sind und die halt immer weiter wachsen. Das würde nach einer Übergangszeit wegfallen. Das heißt, der zweitgrößte Posten nach dem Sozialhaushalt im Bundeshaushalt würde plötzlich wegfallen. Und ich nehme mal an, ich weiß nicht, wie es im Haushalt von Sachsen ist, ob es da auch der zweitgrößte Posten ist. Ich vermute ja, vielleicht sogar der größte, ich weiß es nicht. Also die Bundesländer sind ja noch stärker verschuldet oder mindestens so stark verschuldet wie der Bund. Und das heißt, da würde ein gigantischer Spielraum entstehen, entweder für Mehrausgaben des Staates oder für Steuersenkung. Gigantischer Spielraum. Ein weiterer Effekt wäre, wenn Zinsen null wären, dass die Unternehmen sich Kapital für null Zins borgen können. Was würde das bedeuten? Wenn Sie Unternehmer sind oder in einem Unternehmen arbeiten, das kann investieren, ohne Zinsen zu zahlen. Das bedeutet, dass die Unternehmen in die Produkte, die sie herstellen, also die Leistungen, die sie erbringen, keine Zinsen mehr einkalkulieren müssen. Denn die Zinsen müssen ja in den Preisen wieder reinkommen. Wenn die Zinsen in den Preisen nicht mit reingehen, würde das Unternehmen ja in Konkurs gehen. Das würde nicht gehen. Nehmen wir mal hier eine Flasche Mineralwasser. Bis diese Flasche hier auf dem Tisch steht, sind schätzungsweise 20 Stufen in der Wertschöpfungskette, die alle mit Investitionen zu tun haben. Da ist zuerst eine Quelle mit gigantischen Zapfanlagen, da sind LKWs, die das verteilen müssen, da müssen Flaschen produziert werden, dann müssen Lagerhallen gebaut werden, dann müssen die verteilt werden an Einzelhandel oder Großhandel, Einzelhandel. Es ist eine ganze Reihe von Dingen, bis ein einfaches Produkt Wasser da ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich hier auf dem Tisch, damit ich das zu trinken habe, oder bei Ihnen im Kühlschrank, damit Sie das zu trinken haben. Und diese ganzen Stufen der Wertschöpfungskette sind mit Investitionen verbunden. Wenn Sie Lieferwagen haben oder LKWs, die das ausfahren, brauchen Sie LKW-Produktion, Stahlproduktion, Motorenherstellung, Elektronik, die Autoelektronik, Sie brauchen die Straßen, überall sind Investitionen. Und in all diesen Investitionen ist Fremd- oder Eigenkapital drin. Und wenn es Fremdkapital ist, sind es Zinsen, die reinkalkuliert werden müssen. Und wenn es Eigenkapital ist, müssen die Zinsen genauso reinkalkuliert werden. Denn wenn sie nicht drin wären, dann wäre der Unternehmer ja dumm, wenn er als Unternehmer tätig ist. Dann könnte er das Geld ja besser zur Bank geben und risikoloses Geld verdienen. Das heißt, er muss in jedem Fall die Zinsen auch verdienen, um nicht sein Kapital zu verlieren, in Konkurs zu gehen, und muss diese Zinsen in die Preise reinkalkulieren. Im Schnitt, Helmut Kreuz hat das mal abgeschätzt, im Schnitt sind in allen Produkten, die wir kaufen, 40% Zinsen hineinkalkuliert. Das ist sehr unterschiedlich, bei Getränken sind es 30%, also bei Bier, deshalb haben Sie auch diesen Bierdeckel, die Sie oben sehen, 30% Zinsen, wie kommt der Zins ins Bier oder so. Bei Getränken sind es 30%, ganz grob gerechnet. Wenn Sie zum Zahnarzt oder zum Augenarzt gehen, die haben so aufwendige Apparate, sind es über 70%. In Ihrer Wohnungsmiete oder im Kaufpreis für Wohnungen oder Häuser sind 80% Zinsen drin. Und alles andere liegt so irgendwo dazwischen. Also im Schnitt könnte ich sagen, von jedem Euro, den Sie ausgeben, geben Sie 40% Zinsen. Und wenn Sie dann noch den steuerlichen Effekt sehen, dass also bei den Steuern die Zinsen der zweitgrößte Faktor sind, können Sie einfach mal ganz grob sagen, die Hälfte von allem, was wir ausgeben, sind Zinsen. Die Hälfte. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn Sie jetzt was gespart haben, Sie haben 100.000 Euro auf der hohen Kante als Altersversorgung, und wenn Ihr Zinseinkommen niedriger ist als Ihr Arbeitseinkommen, dann gehören Sie zu den Verlierern des Systems. Wenn Ihr Zinseinkommen niedriger ist als Ihr Arbeitseinkommen. Das heißt, Sie müssen durch Zinsen mehr verdienen, als Sie durch Arbeit verdienen, um zu den Gewinnern des Systems zu gehören. Und zu den Gewinnern des Systems gehören weit weniger als 10%, und weit über 90% gehören zu den Verlierern des Systems, die ständig über die Preise, über jeden Euro, den sie ausgeben, Zinsen zahlen, und diese Zinsen kommen denen zugute, die die Kredite geben. Und das sind nicht etwa böse Leute, die leben im System genau wie jeder von uns. Also ich will mal vielleicht, ich will Sie jetzt nicht herausfordern, aber da ist das niemand ist schuld, das ist einfach eine Frage des Systems. Und Sie können noch so verantwortungsvoll sein, Sie können noch so ein guter Konsument sein und können sagen, bestimmte Dinge kaufe ich nicht, und wenn ich höre, dass Kinderarbeit drin ist, mache ich das nicht, und wenn ich das höre, mache ich das nicht. Und ich gucke mir genau an, von welcher Marke ich kaufe, nur wenn die ethisch sauber ist. Und es gibt Leute, die ganz viel Verantwortungsbewusstsein auch in ihr Kaufverhalten tun, aber der Walter Eugen, einer der ganz großen, von mir hochverehrten Nationalökonomen, hat mal gesagt, die ethische Besserung des Menschen kann die Schäden der Ordnung nicht aufwiegen. Das heißt, die Schäden, die durch das System produziert werden, was so ist, wie es ist, die sind so dramatisch, dass wir alle die besten Menschen sein können, in unserem Wirtschafts- und Konsumverhalten so verantwortungsvoll verhalten, wie wir nur wollen, aber die Schäden der Ordnung können wir damit nicht gut machen. Weil die Ordnung uns einfach zwingt zu einem destruktiven Verhalten. Und es gibt keinem Menschen die Möglichkeit auszubrechen und sich vernünftig zu verhalten. Keinem. Denn wir wollen alle leben und wir sind gezwungen, im System zu leben. Und die Folgen dieses Systems sind nun, wir haben in den letzten 15 Jahren in Deutschland, seit 1992, in Deutschland eine Produktivitätssteigerung von 60% gehabt. 60% Produktivitätssteigerung. Das ist gigantisch. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn das den arbeitenden Menschen zugute gekommen wäre, die die Produktivität gesteigert haben, wenn das den arbeitenden Menschen zugute gekommen wäre, dann könnten wir doch alle jetzt nur noch 2/3 arbeiten. Bei gleichem Gehalt, bei gleichem Lohnniveau. Und vorhin haben Sie gesagt, wir müssen alle mehr arbeiten, alle Überstunden arbeiten. Und da gibt es sogar noch Arbeitslosen. Das ist komisch. Das sind alles Schäden der Ordnung, Schäden des Systems. Und die Lohnstückkosten sind in diesen 15 Jahren nur um 20% gestiegen. Das heißt, das, was die Menschen, die die 60% Produktivitätssteigerung ausgelöst haben, produziert haben, die haben nur ein Drittel von dem bekommen, was durch ihr Wirken entstanden ist. Und in diesen Gehaltssummen, das sind ja die großen Summen, die zusammengerechnet sind, da ist jetzt, was ich verdiene dabei, was jeder von Ihnen verdient dabei, es ist aber auch dabei die Gage von Herrn Ackermann, dem Chef der Deutschen Bank. Ich glaube 12 Millionen Euro im Jahr. Und das ist ja noch nicht viel. Es gibt ja Mitarbeiter von Ackermann, die Investmentbanker, die über 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. Das ist auch mit drin, weil das auch Gehälter sind, das sind auch Löhne, da geht alles in diese Summe rein. Es sind drin die dramatisch gesteigerten Gehaltszüge der Spitzenmanager unserer großen Konzerne, die in den letzten 10 Jahren sich ungefähr vervierfacht oder verfünffacht haben, die vorher relativ bescheidene Höhen hatten, also wo jeder gesagt hat, naja, wenn die 500.000 Euro verdienen, an der Spitze eines Konzerns zu stehen, ist ja, also kann mir vorstellen, war zwar nie zu hoch, aber ich weiß, was dazugehört, und das ist schon 500.000 Euro wert, aber heute kriegen die alle viele Millionen Euro, nicht nur eine halbe, und da haben sich amerikanische Maßstäbe, haben sich nach Europa rüber gemogelt, also ich sage so, ein bisschen der Herr Schrems, Sie wissen ja, Daimler-Chrysler zusammengeführt und der Einzige, und jetzt hat sich das als Verb erwiesen, der einzige Grund, weshalb er das gemacht hat, war, dass er auf sehr elegante Weise den Gehalt verzehnfachen wollte. Er hat vorher 2 Millionen Euro Jahresgehalt gehabt und nachdem er Chrysler übernommen hat, hat sein Stellvertreter, nämlich der Chef von Chrysler, 20 Millionen gehabt. Und da ist er natürlich irgendwann zum Aufsichtsrat gegangen und hat gesagt, ich bin ja der Chef mit 2 Millionen von jemandem, der 20 Millionen verdient, da stimmt ja irgendwas nicht. Und natürlich ist er dann angepasst worden, sie konnten dem anderen ja nichts wegnehmen. Und mit diesen Tricks sind sie amerikanische Maßstäbe, die dort für Amerikaner okay sind, die haben eine andere Mentalität, aber für uns Europäer ist das nicht okay. So eine Diskrepanz, für die Asiaten übrigens auch nicht, die Japaner sind noch bescheidener als die Europäer, also die Chefs der japanischen Unternehmen, die haben auch heute noch sehr, sehr bescheidene Bezüge, das ist mit uns gar nicht vergleichbar. Aber nach Europa sind die amerikanischen Bezüge rübergeschwappt und gehen in diese Lohnstückkosten mit ein. Und trotzdem ist im letzten Jahr, also 2006, zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte, oder wir können hier auch sagen, in der Nachwiedervereinigungsgeschichte, die Lohnsumme insgesamt in Deutschland gesunken. Das heißt, alles, was die Menschen, die abhängigen Gehälter einschließlich der Vorstandsgagen verdient haben zusammen, ist zum ersten Mal in absoluten Zahlen gesunken. Das heißt, obwohl die Produktivität wahnsinnig steigt, haben die sie auslösen, die sie produziert haben, weniger im Portemonnaie. Da ist jetzt die Frage, ja, wo ist das denn geblieben, wenn die weniger im Portemonnaie haben? Das ist komisch. Ne? Das ist ganz einfach. Das wissen Sie ja jetzt schon. Das ist über die Zinszahlungen den großen Kapitalgebern zugeflossen. Den großen Kapitalgebern. Und da jeder von uns die Hälfte von allem, was er ausgibt, nur was er ausgibt, nicht was er spart, von allem, was er ausgibt, Zinsen ausgibt, können Sie sich vorstellen, ist das eine Menge. Und es hat vor 10 Jahren weltweit ungefähr 200 Milliardäre gegeben. Wissen Sie, manch einer träumt vielleicht mal von einer Million im Lotto und denkt, das ist ja, dann kann ich mir die Welt kaufen. Millionen im Lotto. Aber Sie wissen ja, eine Milliarde sind 1000 Millionen. Nicht nur 10, nicht nur 100, sondern 1000 Millionen. Und ein Milliardär träumt nicht von einer Million im Lotto, der hat ja, und Und es gibt ja Milliardäre, die haben ja nicht nur eine Milliarde, die haben viele Milliarden. Die Aldi-Brüder zum Beispiel sind die reichsten Deutschen, die haben ja 35 Milliarden Euro. 35 Milliarden Euro. Und da denke ich jetzt manchmal, wie können die denn mit ihren Läden, wo alles so billig ist, so viele Milliarden verdienen? Und es ist ja nun so, solche Läden sind ja ein unternehmerisches Engagement, was wertvoll ist. Das ist ja eine geniale Idee, so einen Laden zu machen, weil alles billig ist und so eine schicke Strategie, den anderen die Kunden wegzunehmen. Das ist Arbeitseinkommen. Und jeder Unternehmer, der so eine gute Idee hat, der verdient Arbeitseinkommen. Das ist halt, das darf ja, wenn es erfolgreich ist, auch höher sein wie unser Einkommen. Dagegen hat ja niemand was. Der leistet ja einen großen Beitrag zur Gesellschaft. Und dann fragt sich manch einer, wie können die denn, wenn sie so billige Preise haben in den Aldi-Läden, wie können die denn so 35 Milliarden aufhäufen? Wie geht denn das? Das ist auch ganz einfach. Die erste halbe Milliarde haben die mit den Läden verdient. Das ist noch Arbeitseinkommen gewesen. Aber nachdem sie die verdient haben, haben sie ihren Steuersitz in die Schweiz verlegt, müssen sie überhaupt keine Steuern mehr bezahlen, haben den Zug fuhren die und haben ihr ganzes Geld in die Schweiz geholt, also Deutschland hat überhaupt nichts mehr davon, und vermehren es mit Geldvermehrungsberatern. Ich habe mal einen von denen kennengelernt in Südamerika, der hat mich gefragt, ob ich bei ihm ein Konto eröffnen wollte. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich so ihre Ergebnisse sehe, ist es wirklich interessant, wie sie das Geld vermehren. Da hat er gesagt, ja, Mindesteinlagesumme eine halbe Million Dollar. Und unter einer halben Million kann man gar kein Konto bei ihm eröffnen. Und nun hatten die Aldis natürlich wahrscheinlich schon mit ihrem Arbeitseinkommen eine halbe Milliarde und haben wahrscheinlich bei einer ganzen Reihe solcher Berater Konten eröffnet, auch bei Banken. Und die Milliardeneinkommen verdoppeln sich zurzeit alle zwei Jahre. Das heißt, wenn Sie heute, die Aldi-Brüder haben heute 35 Millionen, die werden also in zwei Jahren 70 Milliarden haben. Die verdoppeln sich alle zwei Jahre. Wer also die ersten Millionen hat, die ersten 100 Millionen, also das war ja eine halbe Million bei der Mindesteinlagesumme, ich denke, man muss da einfach mal größer angehen, wer die ersten 100 Millionen hat, der kann wirklich alle zwei bis zweieinhalb Jahre sein Einkommen verdoppeln und dann geht es ganz schnell. Wenn Sie jetzt mal schauen, was dieses Verdoppeln bewirkt, werden Sie merken, dass Sie, wenn Sie einmal so einen Stock haben, in ganz, ganz schneller Zeit ganz, ganz reich werden. Das nennen die Fachleute eine Exponentialkurve. Die Exponentialkurve sieht so aus, da haben Sie hier die Euros. Und haben hier die Zeit. Ich schreibe mit T, weil man das meistens so schreibt. Sie können auch Jahre dahin schreiben. Und dann geht das hier los. Wenn wir uns mal kurz hier haben, 100.000 Euro gespart. Sie legen die 100.000 Euro hier an. Und wenn sich das jetzt in einer gewissen Zeit verdoppelt, das ist am Anfang, geht das ein bisschen mehr. Und dann wird diese Kurve immer, immer steiler. Immer, immer steiler. Und geht schließlich fast nach oben. Und die Frage ist nun, wo kommt das Geld für diese exponentielle Vermehrung des Reichtums her? Meine Bank sagt, legen Sie Ihr Geld bei uns an. Es arbeitet für Sie. Wer von Ihnen hat schon mal Geld arbeiten sehen? Niemand? Ich auch noch nicht. Also ich habe schon Menschen arbeiten sehen, ich habe auch schon Maschinen arbeiten sehen. Maschinen sind ja nichts anderes als verlängerte Arme von uns. Da muss man erstmal die Maschinen konstruieren oder in Garten umfahren, statt mit unseren Händen zu machen, machen wir es halt mit einer Schaufel, mit Spaten. Das ist halt auch ein verlängerter Arm, ist halt einfacher. Und so ist eine Nähmaschine auch ein verlängerter Arm von uns. Maschinen sind nichts anderes als aufgehäufte Arbeit von Erfindern, von Bastlern, von Ingenieuren, ist es auch Arbeit. Marx hat gesagt, geronnene Arbeit, wir können noch sagen, aufgehäufte Arbeit, damit niemand meint, dass wir denn ja Marxisten oder so, wenn ich dagegen was hat. Ich habe wirklich schon Maschinen, Menschen arbeiten, ich habe noch nie Geld arbeiten sehen. Dann sagt der Banker, ja, das Geld vermehrt sich bei uns von selbst. Und also ich habe dann schon zwei 20-Euro-Scheine seit einem Monat in meinem Portemonnaie miteinander liegen, im Dunkeln, ganz dicht beieinander, und ich denke mal, ob die sich mal vermehren, aber die machen keine Anstalt, sich zu vermehren. Ich habe noch nie gesehen, dass Geld sich von selbst vermehrt. Geld vermehrt sich nur durch Arbeit, nur durch Arbeit. Und diese ganzen exponentiellen Reichtümer, die dort entstehen, müssen von allen erarbeitet werden, die arbeiten. Von allen, die arbeiten, müssen sie erarbeitet werden. Und das führt dazu, weil die nun wirklich sich exponentiell vermehren, das führt dazu, dass der Unterschied zwischen Reich und Arm immer stärker auseinandergeht. Und zwar nicht nur bei uns, in jedem Land der Welt und auch zwischen den Ländern. Also der Abstand zwischen Entwicklungsländern und Reichländern wird immer größer statt kleiner, trotz aller Entwicklungshilfe. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, ist lächerlich. Und innerhalb sämtlicher Länder der Welt wird der Abstand zwischen Reichen und Armen zurzeit immer, immer größer. Nun, ich bin ja, wie Sie mitbekommen haben, aus dem Westen. Und ich weiß noch, aus eigener Erinnerung, wie so kurz nach dem Krieg, dass im Westdeutschland losging. Da kam die Währungsreform 1948 und dann war eigentlich sofort Überbeschäftigung. Und ich habe erstmal eine Lehre gemacht, die ich studiert habe, und da mussten wir jeden Tag 9 Stunden arbeiten, von Montag bis Freitags, und mussten samstags noch 5 Stunden arbeiten. Also 9 mal 5 war 5, und zwar 50 Stunden, das war eine 50-Stunden-Woche. 50-Stunden-Woche war völlig normal. Und dann war Konjunktur und es musste viel produziert werden, und da war natürlich Vollbeschäftigung war überhaupt kein Thema. Wir haben damals Gastarbeiter ins Land geholt, dadurch kommen jetzt die Millionen Türken mit ihren Nachkommen, die heute noch da leben, und Italiener und alle möglichen Gastarbeiter, die überall herkamen, weil es an Arbeitskräften gefehlt hat. Und dann war ständige Vollbeschäftigung mit aber ständigen Produktivitätszuwächsen. Und diese Produktivitätszuwächse haben sich niedergeschlagen in reduzierten Arbeitszeiten. Nicht? Da war ist die Produktivität war am Anfang sehr gering, da gab es noch keine asphaltierten Straßen, es gab noch keine Kanalisierung, es gab noch nur in Städten gab es elektrisch Licht überall, sonst war das noch ziemlich einfach. Das war ja in Deutschland letztlich genauso, aber der Westen hat sich dann sehr, sehr stark entwickelt. Und diese hohe Produktivitätssteigerung ist weitergegeben worden an die Arbeitnehmer in Form reduzierter Arbeitszeiten und in Form erhöhter Löhne. Und jetzt haben wir eine Situation, wo es nicht mehr weitergegeben wird, weil das Kapital einfach stärker geworden ist wie die Arbeit. Weil wir die Grenzen geöffnet haben für das Kapital, aber geschlossen haben für die Opfer des Kapitals, die von draußen zu uns kommen wollen, weil bei uns blühender Wohlstand herrscht in Deutschland und woanders ganz bitter Not. Aber das Kapital ist beweglich und geht dorthin, wo die Kosten am niedrigsten sind. Und wenn man halt in Polen niedriger produzieren kann, dann ist es bei völlig offenen Grenzen rentabel, eine Fabrik in Polen zu bauen und die Produkte halt nach Deutschland zu importieren. Und wenn man in China noch billiger produzieren kann, wandert die Fabrik halt weiter nach China. Und mit unseren Einkäufen bei Aldi und Lidl exportieren die unsere Arbeitsplätze, weil die ja letztlich ihre Produkte von dort beziehen. Nicht? Und wenn Sie heute einen Regenschirm oder einen Knirps für 4 Euro kaufen oder für 3 Euro, können Sie sich vorstellen, unter welchen Bedingungen der hergestellt worden ist und wo er herkommt. Nicht? Dass der nicht in Deutschland produziert werden kann, ist ja selbstverständlich. Und das heißt, wir sind einfach dadurch, dass wir durch unsere gesunkenen Einkommen gezwungen sind, billig einzukaufen, sind wir gleichzeitig gezwungen, unsere eigenen Arbeitsplätze nach China zu exportieren. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wir werden dadurch zu einem Verhalten gezwungen, mit dem wir uns selber schädigen, indem wir unsere eigene Lebensgrundlage kaputt machen. Das ist ein Widerspruch im System, der wirklich brutal ist. Und ja, ich denke, das ist klar geworden, wie das System fließt und wer es produziert. wird, wie funktioniert, welche Effekte es bewirkt und warum es fortgestiegen wird. Es würde möglich sein, für die EZB das so zu machen, wie ich das erklärt habe, wenn die Mitgliedsländer der Eurozone es wollten. Die Mitgliedsländer der Eurozone, die Regierungen, wir dürfen nicht sagen, wir haben eine schlechte Regierung. Wir haben immer die Regierung, die wir verdient haben. Die Regierung oder die Politiker machen immer das, was die Wähler von ihnen erwarten. Denn das Gesetz des Politikers ist, er macht eine Politik, die ihm die Chance eröffnet, wiedergewählt zu werden. Das sind ja Berufspolitiker, wenn die rausfliegen, sind sie auch arbeitslos. Und gut, wenn sie Minister waren oder irgendwas, haben sie eine Pension, aber das ist jetzt Nebensache. Im Prinzip ist das ein sozialer Abschied für sie, und wer einmal die Macht gehoben hat, der möchte halt da bleiben und möchte auf dem Standard weiter leben und den Einfluss weiter haben, den er hat. Das heißt, ein Politiker macht die Politik, die ihm die Wiederwahl wahrscheinlich macht. Das ist völlig normal. Und die Politiker machen diese Politik, weil sie ihre Wiederwahl ermöglichen. Weil wir bereit sind, sie zu wählen, wenn sie die Politik machen, die sie machen. Wenn wir andere Politiker wählen würden, die eine Politik machen, die nicht anders ist und die das deutlich, was ich gesagt habe, dann würde es irgendwann umsprechen und die Politiker würden eine andere Politik machen. Das heißt, kein Vorwurf an die Politiker, wir können immer nur uns selber vorwerfen. Und ein weiterer Aspekt ist, wenn jetzt wir sagen, ja, das geht ja alles gar nicht, Politiker können das ja nicht machen, das ist eine Frage der öffentlichen Meinung. Ich bin aus Karlsruhe, da gibt es ein großes Zentrum für Medien, Kunst und Medientechnologie, die machen immer ganz außergewöhnliche Ausstellungen. Wir haben neulich zum Beispiel in einer Ausstellung mal mit den Methoden einer, also professionellen Ausstellung, Elektrosmog gezeigt. Da ist jeder reingekommen, hat ein Gerät gehabt, ein Ohr, und sie haben Elektrosmog in akustische Signale übersetzt. Und dann sind sie an Geräten vorbeigekommen und konnten bei jedem Gerät hören, wie stark, wie viel Elektrosmog-Ausstrahlung es hat. Und dann haben sie eine andere Ausstellung gehabt und haben gezeigt, wie öffentliche Meinung produziert wird. Wie die öffentliche Meinung auf der ganzen Welt produziert wird. Mit riesen Zahnradgeschichten haben sie das gezeigt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das Ergebnis dieser Ausstellung zwar ganz eindrucksvoll war, dass öffentliche Meinung ein Produkt ist wie Waschpulver oder wie Haribo. Was auch genauso produziert wird. Und hinter dem Produzenten stehen, kapitalstarke Produzenten, es waren weltweit 10 Familien, die öffentliche Meinung der gesamten Welt produzieren. Und um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen, die neoliberale Politik der Regierungen Schröder und Merkel wäre mit der öffentlichen Meinung, die nach Erhebungen des Meinungsforschungsinstituts in Allensbach vor 10 Jahren geherrscht hat, nicht durchsetzbar gewesen in Deutschland. Sie wäre nicht durchsetzbar gewesen, weil die Mehrheit der deutschen Bevölkerung eine solche Politik abgelehnt hat. Wissen Sie, was die Produzenten der öffentlichen Meinung gemacht haben? Die haben eine Stiftung gegründet, eine Stiftung für Aufklärung wirtschaftspolitischer Zusammenhänge, und haben diese Stiftung ausgestattet mit jährlich 20 Millionen Euro, die sie ausgeben müssen. Jährlich 20 Millionen Euro, die sie ausgeben müssen für Talkshows, für Unterrichtsmaterialien für Lehrer, für vorfabrizierte Beiträge für Zeitungen, für fertige Fernsehproduktionen, die sie den Fernsehsendern liefern, für fertige Radioproduktionen, für alle möglichen Dinge, um die öffentliche Meinung in dem Sinne zu beeinflussen, dass diese neoliberale Politik durchsetzbar ist bei den Wählern. Und diese Investition der Produzenten öffentlicher Meinung hat Früchte getragen. Denn sonst hätten wir nicht die Regierung, die wir haben. Das war ganz strange sein. Und wir wissen es nicht besser. Und mich muss ich ja einschließen, ich bin ja auch erst seit 5 Jahren zur Vernunft gekommen, muss ich sagen. Vorher ist es auch nicht besser. Und deshalb kann ich ja heute keinem einen Vorwurf machen, also keinen Fachmann, keinen meiner Kollegen, weil ich vor 5 Jahren in genau derselben Situation war. Wir wissen es nicht besser. Und die anderen auch nicht. Aber Sie haben ja eine Erinnerung noch, Sie erinnern sich ja jetzt vor 18 Jahren, wenn mir, ich war oft in der DDR, weil ich Freunde in Thüringen hatte und war von West-Berlin aus oft in Ost-Berlin, also ich kannte die Verhältnisse sehr gut. Trotzdem, wenn mir im September 1989 jemand gesagt hätte, dass in diesem Jahr noch die Mauer fällt, dann hätte ich ihn für unrealistisch gehalten, hätte gesagt, muss man auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Die haben die Waffen, die haben die Macht, und auch keine Machtelite der Welt hat die Macht freiwillig aufgegeben. Das wird nicht passieren, die werden es mit Gewalt unterdrücken. Und dann ist in einer Gemengelage das so schnell passiert, dass es keiner für möglich gehalten hat. Keiner, ich denke, jeder, die damals im Osten gelebt haben, die damals im Westen gelebt haben, kann es für möglich halten. Und so denke ich, wenn eine Idee reif ist, dann wird irgendetwas passieren, was nicht vorhersehbar ist, und wird der Idee zum Durchbruch verhelfen. Und es hat zum Beispiel, ich habe, als ich gestern Abend mir überlegt habe, was erzähle ich denn heute, bin ich gestolpert über ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Sie wissen, ein großer Durchbruch in der Geschichte war die Französische Revolution, denn die Revolutionäre in Frankreich haben die Monarchie abgeschafft. Das war eine Veränderung, die war ja mindestens so dramatisch wie der Fall der Mauer. Mindestens so dramatisch und hat die ganze Welt überzogen. Und der Jean-Jacques Rousseau hat diese als Philosoph diese Bewegung vorbereitet und hat was ganz Interessantes gesagt, was eigentlich auf unsere heutige Zeit genauso passt. Er hat gesagt, wollt ihr dem Staat Bestand verleihen, dann nähert die äußeren Rangstufen einander so weit wie möglich an, bildet weder übermäßig Reiche noch Bettler. Diese beiden ihrem Wesen nach nicht voneinander zu trennenden Stände sind für das Gemeinwohl gleichermaßen verhängnisvoll. Aus dem einen gehen die Förderer der Tyrannei und aus dem anderen gehen die Tyrannen hervor. Sie verschachern untereinander die öffentliche Freiheit, der eine kauft, der andere verkauft sie. Das ist genau die Situation, die wir heute haben. Und wo dieses Auseinanderdriften zwischen Reich und Arm letztlich dazu führt, dass wir eine Refeudalisierung haben. Wir kommen zurück in eine Situation, wo die wenigen Reichen, die alle Kredite geben, und das sind alles Privatpersonen, die Staaten sind verschuldet, die haben kein Geld, die Unternehmen haben teilweise Geld, aber wenn wir alle Unternehmensbilanzen zusammennehmen, sind die Schulden und die Guthaben ausgeglichen. Das heißt, Unternehmen kommen als Kreditgeber auch nicht in Frage. Die einzigen Kreditgeber sind Privathaushalte. Und diese kleinen Privathaushalte an der Spitze der Einkommenspyramide, die immer weniger werden. Vor 10 Jahren hat der Kofi Annan mal eine Untersuchung in Auftrag gegeben über die Reichtumsverteilung der Welt und er hat festgestellt, es ist festgestellt worden für ihn, dass 358 Familien auf der Welt die Hälfte des Welteinkommens zufließt. Und das war vor 10 Jahren, es wird heute viel extremer sein, also ich schätze, es wird 160% des Welteinkommens sein. Bei diesen 358 Familien. Oder es werden viel weniger Familien noch sein, die die Hälfte des Welteinkommens haben. Aber es gibt keine Aktualisierung der Untersuchung. Wahrscheinlich ist es nicht erwünscht, dass wir das alles wissen, was da rauskommt. Und wissen Sie, das Römische Reich war ja auch mal eine Weltmacht. Und es hat schon viele Weltmächte gegeben. Der Genghis Khan hat die Welt mal beherrscht. Der Alexander der Große hat die Welt mal beherrscht. Die Römer haben sie mal beherrscht. Die Briten haben sie mal beherrscht. Diese Welten hatten. Serbien hat mal die Hälfte der Welt beherrscht. Das ist komisch. Und die schwedischen Rüstungsforscher haben vor einigen Jahren, als der Eiserne Vorhang noch da war, die Mauer noch stand, mal geguckt, wie die militärische Stärke der verschiedenen Blöcke war. Und die haben damals gesagt, die Sowjetunion war zur Höhe, zur Blütezeit ihrer Macht militärisch unbesiegbar. Das heißt, wenn es damals zu einem militärischen Schlachtabtausch zwischen Ost und West gekommen wäre, wäre eine gewisse Wahrscheinlichkeit gewesen, dass die Sowjetunion gewonnen hätte und die ganze Welt beherrscht hätte. Und trotzdem ist sie untergegangen. Das Römische Reich ist untergegangen, als 1800 Familien die gesamten Reichtümer dieses gigantischen Reiches besessen haben. Und dann haben die Soldaten irgendwann gesagt, wozu sollen wir eigentlich noch kämpfen? Für diese 1800 Familien, wenn wir nichts davon abkriegen. Und das war der innere Widerspruch. Und wenn Sie die Untergänge der anderen Weltreiche mal historisch studieren, werden Sie sehen, dass jedes Weltreich militärisch unbesiegt war. Und heute sind die USA militärisch unbesiegbar. Und wir denken deshalb, das System, was von Ihnen vertreten wird, die Verbindung von Kapitalismus und Marktwirtschaft, ist nun der Wahrheit letzter Schrei. Danach wird nichts anderes mehr kommen und das wird so bleiben. Aber das haben alle anderen Weltmächte auch gedacht, dass ihr System heute zur jeweiligen Zeit der Wahrheit letzter Schrei ist und dass danach nichts mehr kommen wird. Und sie sind alle untergegangen, militärisch unbesiegt. Unsere germanischen Vorfahren waren ja nach römischer Rechtsauffassung Terroristen. Das waren ja keine ernstzunehmenden Leute, das waren Untermenschen. Nach griechischer Rechtsauffassung waren es Barbaren, da kam das Wort ja her. Barbar, das war der Ausländer für die Griechen. Und unsere germanischen Vorfahren haben die Römer nicht besiegt. Nicht? Wir haben den römischen Soldaten unserer Vorfahren Köpfe abgeschnitten und die Köpfe über den Limes geworfen, haben so einen Schreck gekriegt und haben gesagt, wir wollen Germanien nicht mehr erobern, haben Schluss gemacht, nicht? Sind nicht bis Dresden gekommen. Und das waren andere Zeiten noch. Aber besiegt worden sind die Römer militärisch nicht. Die sind an ihren eigenen inneren Widersprüchen hintergegangen, so wie jede andere Weltmacht auch für Sowjetunion ist ja nicht besiegt worden. Sie sind an ihren eigenen inneren Widersprüchen untergegangen. Und die Geschichte ist nicht zu Ende. Die geht weiter. Und unser heutiges von den USA dominiertes System wird genauso untergehen. Es wird genau an dem gleichen Punkt untergehen, an seinen eigenen inneren Widersprüchen. Und der eigene innere Widerspruch ist das Geldsystem mit einer existenziellen. Ja, so wieder. Und das jetzige System wird genauso an den eigenen inneren Widersprüchen untergehen. An dieser dramatischen inneren Widerspruch ist die exponentielle Vermehrung der Geldvermögen, exponentielle Vermehrung, auf Kosten der Arbeit, auf Kosten derer, die mit ihren Händen, mit ihrem Kopf arbeiten. Und diese exponentielle Vermehrung ist nur deshalb möglich, weil wir waren eine Weile möglich, weil wir Wachstumsraten hatten, die über der Zinsrate waren. Wenn Sie sich vorstellen, wir hatten, wenn Sie die Durchschnittsverzinsung nehmen, seit Neumann Westdeutschland, jetzt seit 1948, wo die Währungsreform in Westdeutschland war, da war die Durchschnittsverzinsung vielleicht 10%, das hat manchmal zweistellige Zinsraten gegeben. Und wenn wir dann eine Wachstumsrate von 5% hatten, was natürlich gigantisch war, dann waren 5% haben die Kapitalleute gekriegt für Zinsen und die weiteren 5% von 5 bis 10, die konnten verteilt werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Arbeitgeber sind Arbeitnehmer, Geber sind ja auch Arbeiter, die haben im Kopf mit die unternehmerischen Ideen, mit den Erfindungen arbeiten. Die konnten verteilt werden, da gab es was zu verteilen. Wenn aber jetzt die Wachstumszahl 2% ist wie zur Zeit, und die Zinsen 5%, dann müssen Sie denen, die arbeiten, 3% wegnehmen. Denn es gibt nichts zu verteilen. Denn die Kreditgeber sitzen ja nicht mit am Verhandlungstisch. Und diese Spielchen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind ja Scheingefechte auf dem Nebenkriegsschauplatz. Das ist ja lächerlich. Der Dritte Weltkrieg hat längst begonnen. Der Dritte Weltkrieg wird ausgefochten mit dem Geldsystem. Das Geldsystem ist jetzt dazu da, denen, die die Reichtümer erschaffen, immer mehr wegzunehmen. Und das Wegnehmen passiert zurzeit ganz konkret bei uns durch ein Runterfahren von Soziallasten, durch das Verkaufen von Tafelsilber, nehmen wir statt Dresden, das wissen Sie ja, durch ein Ausdünnen der sozialen Leistungen, nehmen Sie die Briefkästen, die abgebaut werden, die Postämter, die in Postagenturen verwandelt werden, immer weiter Wege, die wir gehen müssen, wenn wir irgendwann einen Postdienstleister haben, es sind immer länger Schlangen von den wenigen Postämtern, die es noch gibt. Immer weniger Infrastruktur im Nahverkehr, immer weniger staatliche Dienstleistungen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der gute Herr Wobereit in Berlin hat ja eine Stadt mit erheblichen sozialen Brennpunkten, da ist ja Dresden ein Paradies dagegen. Und er hat gesagt, die Kriminellen kommen immer aus asozialen Familien und da gibt es so viele asoziale Familien und Mütter, die völlig überfordert sind mit Kindern, die es von mehreren Männern haben und nicht wissen, wie sie klarkommen sollen damit. Und deshalb müssen wir eine kostenlose frühkindliche Betreuung anbieten in der Stadt. Und das muss einfach sein, damit die Kinder vernünftige Obhut haben und vernünftig in vernünftige Bahn gelenkt werden unter Aufsicht des Staates. Und das ist natürlich keine Pflicht, sondern freiwillig, aber die Sozialarbeiter werden gehalten, dafür zu sorgen, dass gerade Kinder aus prekären Verhältnissen dorthin kommen. Und da ist jetzt Baden-Württemberg, wo ich herkam, der gute Oettinger und in Bayern damals noch der Störber, die sind auf die Decke, sind an die Decke gegangen und haben gesagt, seid ihr verrückt? Berlin lebt nur von unseren Transferzahlungen und bei uns kostet das Geld und ihr wollt es kostenlos machen, das hat ja auch an, das kommt überhaupt nicht in Frage. Es hat großen Streit unter den Landesfürsten gegeben und diese kostenlose Kinderkrippenbetreuung in Berlin hätte pro Jahr 500 Millionen Euro gekostet. 500 Millionen. 500 Millionen Euro sind die Zinsen, die Berlin in einer einzigen Woche bezahlen muss. Das heißt, wenn sie nur eine einzige Woche keine Zinsen zahlen bräuchten, hätte die kostenlose frühkindliche Betreuung für ein ganzes Jahr schon finanziert. So sind die Verhältnisse heute. Und so sind sie in all, das ist nur jetzt ein Beispiel, so sind sie in allen Bereichen. In allen Bereichen. Und wenn diese Zinsen nicht gezahlt werden müssten, dann könnten wir alle, bräuchte es keine Studiengebühren geben, hier, ich weiß, gibt es hier in Sachsen schon vermutlich auch, an der TU Dresden, wir könnten eine wunderbare Infrastruktur haben, wir könnten blühende Sozialleistungen haben, wir könnten ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden haben, womit viele soziale Probleme aufgelöst werden. Da wäre alles möglich, wenn diese exponentielle Vermehrung der Zinsen nicht möglich wäre. Und sagen die Geldtheoretiker, wir brauchen den Zins, damit das Geld im Umlauf bleibt. Und wir hatten zum Beispiel in Japan eine Situation, wir haben die Märkte den Zins auf Null gedrückt, weil Japan einfach, die Ökonomen sagen, das abnehmende Grenzrate, die haben einfach alles schon investiert gehabt. Es gab einfach nichts mehr zu investieren. Ein kleines Land, erdbebengefährdet, in der perfekten Infrastruktur, ganz dicht besiedelt, hatten überall ihre Wolkenkratzer und haben auch alles modernisiert. Es gab einfach nichts mehr zu investieren. Und weil sie nichts mehr zu investieren hatten, wurden nicht mehr investiert, dadurch wurden keine Kredite nachgefragt. Und dann haben die Japaner, sind ja sehr sparsame Leute, auch die Firmenchefs, die verdienen das Zehnfache von den ungelernten Arbeitern, nicht das Hundertfache wie in den USA oder wie jetzt auch in Deutschland. Auch die Firmenchefs sind bescheidene Leute. Und dann ist der Zins einfach vom Markt auf Null gedrückt worden. Und das war der Auslöser einer großen Deflation, einer großen Wirtschaftskrise, aus der sich jetzt erst Japan nach vielen, vielen Jahren mühsamer Sachen wiederholt. Das heißt, wenn der Zins vom Markt auf Null gedrückt wird, ist nichts geschehen. Es geht nämlich nicht um den Zins. Darum geht es nicht. Und es ist wichtig, dass Sie nicht denken, der Zins wäre was Böses, wie ich das ursprünglich völlig falsch angenommen hatte. Darum geht es nicht. Und auch die Religionen, die haben sämtlich, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, sämtlich Religionen haben den Zins verboten. Im Christentum ganz brutal. Also der Luther hat gesagt, der Zins ist in der Wolle gefärbter Dieb und Räuber. Die Worte von Jesus übernommen, der die Tisch der Zinsverleiher im Tempel umgestoßen hat und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, meines Vaters Haus soll ein Bethaus sein und kein Wuchertempel und so weiter. Und die katholische Kirche hat zwischen dem Jahr 300 und dem Jahr 1600 irgendwas insgesamt 13 oder 14 Konzile veranstaltet, wo sie den Zinsnehmer mit Höllenstrafen und Fegefeuer für die Ewigkeit bedroht hat. Also die Ewigkeit stellt sich vor, es hört nie auf, einmal Zins nehmen und für alle Ewigkeiten heulen Feuer. Das ist so unglaublich. Und der Islam sowieso, der hat formal noch heute den Zins verboten und die islamischen Banken machen so ein bisschen Tricks, wenn ich das finde. Und der Buddhismus auch. Also alle Religionen, alle großen Religionen haben den Zins richtig regelrecht verboten. Und im Alten Testament auch in Juden. Überall, ich kann eine Fülle von Zitaten Quellen nennen und das im Leben. Nur dazu bin ich zu sehr Ökonom, dass ich sage, man kann das verbieten. Das wissen Sie aus DDR-Zeiten, wenn Sie dann vorgeschriebene Preise haben, Sie können nicht Preise vorschreiben, die entstehen auf dem Markt, dann gibt es plötzlich nichts mehr zu kaufen und dann steht der Schwarzmarkt und dann tauschen Sie unter der Hand und ist alles nur viel mühsamer und wenn Sie den Zins verbieten und Sie Kredit haben wollen von mir und ich will den loswerden, dann machen wir halt schwarz doch gegen Zins, weil ich es ihnen ohne Zins nicht gebe und so. Das heißt, wenn sie das verbieten, dann steht es schwarz, sie können den Markt nicht umgehen. Und das Fatale ist, dass wir, weil das heutige Wirtschaftssystem so viele Folgerungen hat, die, unter denen wir leiden, dass die Produzenten der öffentlichen Meinung Kapitalismus mit Marktwirtschaft gleichgesetzt haben in unserer Wahrnehmung. Und da wir alle nun die Erfahrung haben, dass es ohne Markt nicht funktioniert, meinen wir, es geht ohne Kapitalismus nicht. Und dabei hat das überhaupt nichts damit zu tun. Überhaupt nichts. Ich bin schon der Überzeugung, dass es ohne Markt nicht geht. Der Markt bringt immer die Wahrheit ans Tageslicht. Aber es geht sehr wohl ohne Kapitalismus. Und Kapitalismus und Marktwirtschaft gleichzusetzen, ist völlig unnötig. Und einer der Gründe, als ich studiert habe, waren die Wissenschaftler noch uneins. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, man muss einfach mal zurückdenken. Das heißt, die Wissenschaftler waren uneins, welches das bessere Wirtschaftssystem ist. Das des Ostens oder das des Westens. Weil der Osten so gigantische Wachstumszahlen machte. Also wie die entstanden sind, weiß man im Nachhinein nicht. Vielleicht haben die geschickte Statistiker gehabt, die gedruckt haben oder so. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wenn die höhere Wachstumszahlen haben, dann werden irgendwann ja die Leute einsehen, dass es besser ist und werden auf Freiheit verzichten, weil ihnen das Wirtschaftswachstum wichtiger ist als die Freiheit. Und dann haben wir alle, und es hat ja auch in die Sowjetunion konnte keiner reisen, es wusste auch keiner, was dann wirklich los war. Man hat nur die Zahlen gesehen, Produktionszahlen hat gestorben. Und dann gab es auch große Theoretiker, Bomber, Harrod, Hicks und so weiter, die Wachstumstheorien entwickelt haben, die ich noch alle studiert habe, die ganz kompliziert waren und die gezeigt haben, dass zu viel Wachstum auch nichts bringt oder zu viel Investitionsquote. Und die Kommunisten haben immer gesagt, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen, damit in der nächsten Generation dann die Leute ernten können. Wir müssen jetzt sehen, damit in der nächsten Generation ernten können. Und das durch den technischen Fortschritt, das ist alles dummes Zeug jetzt, weil der technische Fortschritt halt wieder völlig neue Strukturen bildet. Damals gab es noch keine Computer und alles, was heute an Fortschritt passiert, passiert durch Software und durch Dinge, die sich damals niemand hat vorstellen können, die auch niemand hat sehen können, weil es noch nicht gab. Das sind alles völlig neue Dimensionen. Und wenn wir uns jetzt fließendes Geld vorstellen und Marktwirtschaft und der Markt drückt durch das fließende Geld, durch die Demurrage, den Zins auf Null, dann ist natürlich eine Situation da, wo wir sagen, dann wird es durch die Bedingungen die Arbeitszeit reduziert werden, durch die Bedingungen wird Wachstum so lange möglich sein, bis Vollbeschäftigung erreicht ist. Und wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, wird Wachstum nur noch im Rahmen der Produktivitätssteigerung möglich sein. Aber Wachstum ist auch eine Geschichte, die ökologische Bewegung eigentlich missverstanden hat. Wir haben immer Wachstum mit ökologischer Zerstörung beigesetzt. Das muss aber nicht sein. Zum Beispiel das Wachstum durch Software hat mit ökologischer Zerstörung nichts zu tun. Sie müssen Ressourcenverbrauch bannen. Aber es gibt ein Wachstum, ein qualitatives Wachstum, was keinen Nachteil hat und was einfach unsere Lebensqualität verbessert und unsere Umwelt verschönern kann sogar. Sie können sich, stellen Sie sich mal eine extrem gewachsene Volkswirtschaft vor, wo wir Magnetschwebebahnen in U-Bahn-Schächten haben, durch ganz Deutschland, alle Städte mit U-Bahn-Schächten miteinander verbinden, wo Magnetschwebebahnen mit 500 Stundenkilometer fahren und auch die Autos mit transportieren über irgendwelche tollen Verladedinge und wo wir die ganze Oberfläche frei haben, völlig abgasfrei und aus ganz Deutschland einen wunderschönen Naturpark machen können. Das wäre ein gigantisches Wachstum, was notwendig wäre, um das zu finanzieren, und es wäre ein gigantischer ökologischer Fortschritt. Also, und es wären auch heute, ich meine, wir erleben das ja mit Software, mit der Computertechnik, die letztlich jeden einzelnen Arbeitsplatz beeinflusst, dass Wachstum an sich nicht schlecht ist. Was schlecht ist, ist der Wachstumsdruck, der zu Ressourcenverbrauch führt. Und zurzeit immer mit Ölverbrauch und Kohleverbrauch und anderen Dingen, Abholzen der Wälder in den Tropen, das ist wahnsinnig. Aber wenn es ressourcenschonend oder ressourcenaufbauend oder ressourcenregenerierend gemacht wird, könnte niemand was dagegen haben. Und auch Wiederaufforstung wäre ein Riesenprogramm, was nur mit viel Wachstum notwendig ist. Zum Beispiel, warum sollte man nicht die Israelis haben, die mit sehr viel Kunst die Wüste wieder begrünt? Und ich habe in anderen Ländern, in arabischen Ländern im Übrigen das auch gesehen, mit großen Investitionen, die Wüste wieder urbar gemacht wird und begrünt wird. Und das sind auch gigantische Investitionen. Man könnte die ganze Sahara wieder begrünen. Die Technik ist da, um das zu machen. es fehlt nur an Geld. Ich sage, es fehlt überhaupt nicht an Geld, es fehlt an Arbeitskraft. Und die Arbeitskraft steht nicht zur Verfügung, weil kein Geld da ist, es zu bezahlen, weil das Geld exponentiell in ganz wenigen Händen landet und die das gar nicht ausgeben können, sondern es benutzen, um Macht anzuhäufen. Und Macht ist unbegrenzt. Wachstum ist begrenzt durch die Möglichkeit, die wir haben zu arbeiten. Dadurch ist Wachstum begrenzt. Aber Macht ist unbegrenzt. Und die Anhäufung von den Großkapitalien heute in wenigen Händen dient nur noch dem Zuwachs von Macht. Mehr konsumieren können die Leute ja nicht. Ich habe vorhin das Gehalt von Ackermann genannt, 12 Millionen. Andere lachen ja darüber. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, das höchste Gehalt, was ich in der Zeitung gefunden habe, war der Chef von Blackstone, also wie gesagt, diese Heuschrecke, der hat ein Jahresgehalt von 400 Millionen Dollar. 400 Millionen. Dagegen sind 12 Millionen lächerlich. Wahrscheinlich sind der Dollar jetzt ein bisschen gefallen. Gucken, was draus wird. Aber generell können wir sagen, es gibt nach Gandhi drei Dinge, die von Übel sind. Das erste ist, Handel ohne Moral. Das zweite ist Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Und das dritte ist Reichtum ohne Arbeit. Und wir haben heute alle drei Dinge. Wir haben Handel ohne Moral, wir haben Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Und die bestbezahltesten Wissenschaftler werden für destruktive Technik eingesetzt. Und wir haben Reichtum ohne Arbeit. Und alle drei Dinge werden mit fließendem Geld nicht mehr möglich. Und nun ist die Frage, was wir tun können, um eine Gemengelage vorzubereiten, so wie 1989, wo plötzlich durch Dinge, die wir nicht vorhersehen können, fließendes Geld eingeführt wird. Ich bin deshalb Vorsitzender der INWO und wir sind dazu da, um diese Gedanken zu verbreiten in Deutschland, um den Boden zu bereiten, dass plötzlich, wenn die Zeit reif ist, wir auch vorbereitet sind, sowas zu machen. Und ich lade Sie deshalb ein, auch Mitglied zu werden. Es gehen jetzt gleich der Zettel rum, wo Sie sich eintragen können. Erstmal unverbindlich, wenn Sie Informationen noch bekommen. Und wenn Sie dann die Informationen bekommen haben, können Sie entscheiden, ob Sie Mitglied werden oder nicht. Und es geht ja heute darum, wie können wir selber entweder was tun oder uns mitschuldig machen. Ich denke, jeder, der nichts tut, wenn er es einmal erkannt hat, und deshalb, ich habe es einmal erkannt, ich stelle mich jetzt in meiner Freizeit in den Dienst der Sache, jeder, der nichts tut, macht sich eigentlich mitschuldig, weil er zulässt, dass die Verhältnisse schlimmer werden, obwohl er verstanden hat, dass es unnötig ist. Obwohl er verstanden hat, dass es anders möglich wäre. Und deshalb lade ich Sie ein, sich mit zu engagieren. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Sie können also Spenden auch von der Steuer absetzen. Und wenn Sie sich tiefer beschäftigen möchten mit dem Thema, ich habe eine Reihe von Artikeln veröffentlicht darüber. Ich kann Ihnen meine Website, meine E-Mail-Adresse geben. Dann schicken Sie mir die E-Mail und schicken Sie mir die ganzen Artikel als Anhang. Können Sie dann die kostenlos bekommen. Und wenn Sie Bücher lesen wollen, als Einführungsbuch liegen hinten eine ganze Reihe von Materialien. Als Einführungsbuch ist der Klaus Bock das geeignetste, wenn Sie noch nie davon gehört haben. Und wenn Sie einen sehr fundierten Überblick haben, ist der Helmut Kreuz das fundierteste Buch, was aber auch allgemein verständlich ist. Das auf 500 oder 600 Seiten erklärt, was ich hier gerade dargelegt habe. Ja, damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für das geduldige Zuhören. Und ich stehe noch zur Verfügung für Diskussionen und für Fragen.